Moin und hallo, mein Name ist Gregor und ich heiße euch im Namen von Marc und Etienne herzlich willkommen zum zweiten Teil des großen Podcasts rund um PlayStation 1 Rollenspiele. Im vergangenen Plauschangriff haben wir uns ja schon mit dem frühen Lineup auf der Konsole auseinandergesetzt und einen etwas längeren Blick auf die Spiele von Squaresoft geworfen. Jetzt ist sozusagen der Rest vom Fest angesagt, also zum Beispiel Spiele von Capcom, Konami und auch Enix, und damit steigen wir auch gleich ein. Viel Spaß! Das sollte es zu dem Output von Squaresoft gewesen sein. Man sieht, ey, dadurch, dass wir so viel Zeit bei dem hier verbracht haben, wir haben es vorhin angesprochen, Squaresoft, man kann seine Meinung drüber haben, man kann sagen, das eine Spiel gefällt mir nicht oder der Part nicht, aber sie haben es versucht. Man hat alle gespielt vor allem. Man hat sie auch gespielt und konnte sich danach vor allem, selbst ein Spiel, was du nicht mochtest, hast du trotzdem deine 40, 50 Stunden gespielt wahrscheinlich. Ja, aber sie haben ja auch wirklich eine hohe Qualität, wenn man mal überlegt, bei dem Output, den sie haben, so richtig ganz beschissene Sachen haben sie wirklich selten oder nie, bis nie rausgebracht. Man kann sagen, die sind nicht immer an ihre Top-Spieler, an ihre Klassiker rangekommen, aber... Na, jetzt rennen sie dem aber schon seit Jahrzehnten hinterher, ne? Das ja, muss man gut, da hat sich aber auch viel verändert. Ich meine, Hironobu Sakaguchi ist ja schon wie lange nicht mehr da? Ist schon seit Anfang 2000 eben. Ich glaube, das letzte, was er betreut hat, müsste Final Fantasy X gewesen sein, was auch schon, ja, du hast es schon angesprochen, hatte schon Elemente, die dann nicht mehr ganz so wie in der Vergangenheit gewesen sind, aber ab danach kann man, glaube ich, auch innerhalb der Games so einen ziemlich klaren Bruch einfach sehen, weil da komplett andere Visionen dann da rangekommen sind. Ja, und ich glaube, das ist einfach auch, da muss man sagen, dass einfach zwar der Name Square noch da ist, aber die Leute, das ist jetzt einfach in anderen Händen und deshalb sind die Spiele auch einfach. Ja, also bei ganz vielen Firmen, ob es nun Rare ist oder sonst irgendwas, ne? Es sind halt nie Lücken. Es ist tatsächlich schade und das ist auch eben tatsächlich nicht nur so nostalgische Verklärung. Es hat sich einfach markttechnisch so viel geändert, dass das Rollenspiel per se und das Japaner-Rollenspiel speziell eigentlich ein Genre ist, was extrem viel Aufwand mit sich bringt, um da zu innovieren, um da die Technik auch voranzutreiben, das zu machen, dass entweder das eine oder andere auf der Strecke bleibt. Und so ein visueller Traum, der Final Fantasy 13 gewesen ist, dann aber so komplett daneben gritscht, was das Gameplay und den Rest dann angeht, dann tut es mir auch in der Seele weh als Rollenspielfan einfach, ne? Weil ich wollte so gerne, dass dieses Spiel geil ist, allgemein geil ist. Ne? Und es klappt einfach aus einem oder anderen Grund nicht mehr. Nur in den Nischen findest du noch richtig gute Sachen. Ich glaube, das liegt auch oftmals daran, wir haben relativ wenig bei den meisten Spielen über die Stories eigentlich geredet, dass die Geschichten sich eigentlich ziemlich oft wiederholen. Also das, was man vorher auch hatte, da ist irgendwie nie der Sprung geschafft worden. Also irgendwann ist man einfach ermüdet, wenn jetzt der nächste schon wieder mit irgendwie Gedächtnisschwund irgendwie am Strand oder so aufwacht. Du meinst, keinen Bock mehr. Der junge Nachwuchssoldat aus dem Dorf, der mit Gedächtnisschwund dann dort aufwacht, aber dann rausfindet, dass er damals von der Palastwache niedergelassen wurde und der Nachfolger von Jesus ist. Aber ist das nicht fast schon so ein Final Fantasy Standard, dass der Held irgendwie letztendlich rauskommt, dass er ja eigentlich doch mit dem Bösen verwandt ist oder irgendwie zusammensteckt? Oder ja, so? Man erkennt ein Muster. Das ist auf jeden Fall. Dadurch, dass die Muster damals funktioniert haben, wie sich das in den 80ern und 90ern dann geprägt hat, wird natürlich diese Art des Storytellings dann weitergetrieben und es werden einfach keine neuen Twists oder sowas gemacht, sondern darauf aufgebaut und ich kenne die Geschichten. Das ist aber auch eine typische Sache. Also damals, ich hatte letztens drüber nachgedacht, warum so viele Leute sich bei neuen Serien, neuen Filmen immer so drüber abfacken, so von wegen, Alter, das habe ich ja schon meilenweit kommen sehen. Und damals irgendwie meine Uroma, die hat dann vielleicht irgendwie noch so 3, 4, 5 Filme geguckt und wir sind einfach so geschult schon darauf, um Sachen zu erkennen, Muster und sowas. Und so ist es bei Spielen wahrscheinlich auch, dass du einfach irgendwie eine Storywendung schon 10 Mal gegen den Wind riechen. Es ist einfach unheimlich schwer geworden, heute noch jemanden zu überraschen. Also das sieht man ja auch seit Shyamalan mit Sixth Sense quasi dieses Mystery Ending, das gab es natürlich schon vorher, aber genau diesen Twist-Zwang, sag ich mal, wirklich nochmal salonfähig gemacht hat. Du kannst ja keinen Film mehr gucken, ohne dass jeder schon versucht, also guck mal einen Horrorfilm oder einen Film mit Geistern oder sonst irgendwas, ohne dass jeder jede Szene analysiert und schon versucht rauszufinden, wo der Twist ist, und natürlich kommen dann welche drauf und dann sagt, das habe ich ja schon nach 20 Minuten gesehen oder so. Ja, das ist so ein bisschen der Fluch der ganzen Geschichte. Es ist unheimlich schwer, noch was Innovatives zu machen. Der Shyamalan hat sich wahrscheinlich selbst überrascht mit dem Ende vom ersten, dass er es einfach versucht, das zu wiederholen. Man kann dem aber auch, glaube ich, also speziell dem Genre auch zu schulden, natürlich wo wir damit aufgewachsen sind, hat es natürlich in unsere Zielgruppe reingepasst, dass da eher die jungen Helden da waren, so dass der 12-, 13-, 15-Jährige, der gerade so seinen Lebensweg dann dort über das Spiel dort macht. Und was so die Zukunft gezeigt hat für mich, ist zumindest, dass die Entwickler der Spiele, das waren natürlich damals auch schon gut situierte ältere Herren, die haben aber trotzdem eher für Kinder solche Stories entwickelt. Und ich kann mich nicht mehr so richtig identifizieren, jetzt ist schon wieder der 12-jährige Nachwuchsheld, der dann seine ersten Erfahrungen machen muss, sondern da habe ich sowas wie Nier zum Beispiel, finde ich da wesentlich interessanter, weil das eine andere Perspektive hat. Da siehst du aber auch, dass so eine Entwicklung genauso bei Comics und so weiter auch stattgefunden hat. Früher waren halt Superhelden immer Superhelden, weißt du, die hatten keine Flaws, und dann irgendwann kam er voll in Mode, so der zerrüttete Superheld. Und so ist es bei Videospielen auch gewesen. Damals immer noch so der super coole Rollenspiel-Typ, und dann auf einmal war es dann so, der sich selber irgendwie Selbstzweifel hat, diese ganze Emo-Schiene bei Final Fantasy vor allem, drückt sich in den Klamotten aus, drückt sich irgendwie in der Art, wie er redet, aus. Und weiß ich, Batman auch so, weißt du, irgendwie finden auch jetzt alle geil, dass es irgendwie so ein Fall ist. Frage, was der nächste Trend dann ist. Genau, das meine ich. Das ist halt wirklich trendabhängig einfach. Aber genau, es müsste ein Trend sein, womit wir nicht da rechnen, damit wir eben so davon überrascht sind. So wie dieses typische, weißt du, Badass-mäßige in den 80er Jahren, so Filme wie Schwarzenegger, Stallone und so, das waren einfach Leute, One-Liner waren noch cool. Geiler, das wäre ein geiler Trend. Und dann kam irgendwann so von wegen so McClane, der dann auch ein bisschen weiß, oh, hier Familienverhältnisse nicht so geil und der hat einen scheiß Tag und hast nicht gesehen, und jetzt, ich glaube, irgendwann kommt wieder dieses Badassige, kommt wieder, und ich glaube, Vin Diesel hätte das gern gemacht, aber ist einfach zu schlecht. Da, wir haben ja immerhin The Rock. Ja, mittlerweile. Oh Gott. Ja, was denn? Ist es nicht der Kindergarten-Daddy-Dingsen da? Guck mal, The Rock ist mittlerweile Actionstar. So. Ja. Aber ich glaube, sowas wiederholt sich immer. Und genauso wird es irgendwann mal wiederkommen, dass dieses Genre, was wir damals halt richtig geil fanden, kommt wieder, und wir sagen dann so, oh, alter Kaffee. Und die Jugend findet es dann so, alter, geil, das ist mal innovativ. Also ich glaube ehrlich gesagt eher, dass die Chance nicht schlecht ist, dass das japanische RPG fast ganz ausstirbt. Weil, was? Mit Tales of Exilia? Quatsch. Naja, ich glaube einfach so, wenn man sich so die Verkaufszahlen anguckt, dass der Westen die Japaner echt schon eingeholt hat und die ganzen Japaner jetzt auch versuchen, um ja so mehr westliche Spiele zu machen und sich da an den Spielprinzipien zu orientieren. Ich habe halt mehr Amis, ne? Was meinst du, wenn die Chinesen erstmal loslegen, so, dann macht jeder so eine Spiele, die haben wollen. Es gibt, glaube ich, schon ganz viele, nur die kennen wir eben nicht, weil die nicht übersetzt werden. Ja, jetzt haben die erstmal alle eine Playstation ab heute. Aber ey, ich würde dir da auch beipflichten, die Liebe des Westens zumindest mit dem Japaner-Rollenspiel ist vorbei. Ne? Also jedenfalls die Flirtphase, die damals während der Final Fantasy VII-Zeit dann passiert ist, und dieser Boom, den die Spiele damals erlebt haben, dass so viel auf der Playstation 1 gekommen ist, wo innoviert wurde, wo neue Sachen ausprobiert wurden. Wir sind auch ein bisschen verwöhnt eben davon. Ne? Du konntest dir irgendein Rollenspiel aussuchen und hattest tatsächlich immer wieder was Neues und Interessantes gefunden zu der Zeit. Und dadurch, dass alle mittlerweile entweder so sehr in die Schemata gepresst sind oder ausgelaugt sind, wird man so eine Boom-Periode hier auch nicht erleben können. Das Problem ist auch einfach, dass die Spiele mittlerweile in der Entwicklung so teuer geworden sind, dass die Experimentierfreudigkeit natürlich extrem nachgelassen hat. Also es ist einfach leichter, ein Call of Duty ein neues zu machen, wo du weißt, es verkauft sich, oder ein Assassin's Creed, was wieder Rekordeinnahmen macht, ja. Während irgendein Rollenspiel mit einem komplexen Kampfsystem, wo man nicht weiß, ob die Leute es verstehen, ich sag nur Resonance of Fate oder so, und das ist dann einfach, liegt wie Blei im Regal. Ja, aber oder die gehen halt den Weg, dass sie jetzt halt diese ganzen iOS-Sachen machen. Ich meine, guck dir mal Vanillaware an. Also Grim Grimoire und hier, wer ist denn das andere? Ich vergesse mal den Scheiß. Odin's Fear. Das ist zum Beispiel eigentlich, oder hier, oh Gott, mein Kopf. Bibu. Muramasa, Demon Blade. War ja auch von denen. Und dass so eine Spiele vielleicht auch wieder im Kommen sind, aber das ist halt so Nische, dass du halt auch nicht viel Geld investieren kannst in die Spiele. Ich denke, dass die Chance aber trotzdem da ist, dadurch, dass eben es wieder mehr ein bisschen in die Nische geht, wo du eben nicht mehr diese Opulenz zu 100% brauchst. Ne? Sowas wie Final Fantasy 13 war eben, dadurch, dass es so opulent gewesen ist, fast mehr ein doch spielerisch billiger Gears of War-Klon. Da findet man in der Nische immer noch ein paar kleine interessante Sachen. Selbst sowas wie Nier ist ein bisschen was anderes gewesen, und auch, das trifft nicht jedermanns Geschmack, aber die Atelier-Spiele, so Atelier Totori und Atelier Iris und wie die alle heißen, das sind so Crafting-RPGs, wo du dann rumläufst und hauptsächlich Item-Crafting machst und das teilweise Strategieelemente hat, die natürlich auch sehr überzuckert japanisch sind, aber das sind Spiele, die da wieder gameplaymäßig was Interessantes bieten. Die muss man aber auch aktiv suchen und die werden nie im Ansehen der meisten Leute irgendwo auf Call of Duty Niveau dann sein, weil die einfach wirklich eine sehr, sehr kleine und enge Zielgruppe ansprechen. Da wird es, glaube ich, eher für uns alteingediente Leute was Interessantes geben, aber du wirst nie wieder den Level haben, den du zur PlayStation-Ära gehabt hast. Ja, ich glaube, Final Fantasy 13 hat das auch ein bisschen so versaut. Mir kommt das immer so vor, als ob die Entwickler sich gedacht haben, so, okay, der Film hat jetzt damals nicht funktioniert bei denen, so jetzt mogeln wir den mal ins Spiel rein, den ganzen Film. Ja, du merkst es ganz deutlich, wir wollen auch nicht lange über Final Fantasy 13 wirklich reden, das haben wir schon zu Genüge gemacht. Final Fantasy 13 ist Gears of War eigentlich. Gears of War versucht mit einem Japano-Kampfsystem zu machen und ich mag immer noch das Kampfsystem sehr gerne. Ich habe auch Final Fantasy 13 durchgespielt und speziell in den Kämpfen meinen Spaß gehabt, aber diese Struktur mit den einzelnen Set-Pieces und der sehr, sehr aufwendigen Grafik, wo du durchgeschleust wirst, das funktioniert für ein Japaner-Rollenspiel nicht. Ich kann diese Gears of War-Struktur nicht über 50, 60 Stunden aushalten und da bringt es nichts, eine weite Wiese zu machen, wo 500 Monster rumlaufen für 2 Stunden, dass du da rumläufst und dort dich dann ausgibst. Ja, das ist doch Open World wie früher. Mhm. Das bringt es einfach nicht. Ne? Die haben es ja auch mittlerweile gemerkt, dass der Backlash so groß geworden ist. Die werden eindeutig nicht mehr so viel Final Fantasy 15 und 16 und wie die da alle heißen werden, verkaufen, wie sie vom 13er gemacht haben. Werden wir einfach nicht. Wieso? Ich meine, es hat sich doch gut verkauft, oder nicht? Ja, aber 13 hat sich gut verkauft, weil der Hype so groß gewesen ist, die darauf gehofft haben, ey, das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an Final Fantasy 7 und da gibt es so wieder Rebellion, die Grafik sieht so gut aus. Dafür ist die Wertung aber insgesamt schon relativ durchwachsen. Ja. Vor allem je länger es dauert, desto eher geht die runter. Und also immer der Titel nach dem im allgemeinen Ansehen schlechten, da gehen die Verkäufe dann immer runter. Gibt es denn schon Gerüchte zu Final Fantasy 15? Nee, jetzt haben sie sich erstmal um den Dingsen gekümmert, ja, 14 Relaunch irgendwie. Der auch total in die Hose gegangen ist. Oh Gott, nee, da ist so viel am Argen bei Squaresoft. Beim 13, es gab ja 13.2, was ich jetzt bin noch gemacht, und jetzt kommt ja bald 13.3 oder Lightning Returns irgendwie nennen sie es. Ich frage mich auch mal, wo sind denn eigentlich Versus und der ganze Kram? Versus wird seit 6 Jahren entwickelt. 14 ist so zusammengebrochen beim Launch, dass es jetzt wieder als 14 Teil 2 relaunched wird. Mhm. Hiromichi Tanaka, mit dem ich auch Interviews gemacht habe, der Chefentwickler von Final Fantasy 14, ist geschasst worden gegenüber diesem Debakel und ich glaube, es hätte fast die Firma wieder ruiniert, nachdem sie so viel Geld da rein haben fließen lassen, weil das Spiel so scheiße gewesen ist. Und die haben noch nichts von Final Fantasy 15 anmerken lassen, es wird aber sicherlich irgendwo entwickelt. Es gab ja auch diese Tech-Demo auf der E3 mit dieser neuen Next-Gen-Engine von so einer Frau, die dann in so eine Kathedrale gegangen ist und Sachen hat explodieren lassen. Sah ja auch super cool aus. Aber ob es dann was wird, ey, ich möchte mich da nicht mehr wieder so hochhypen, um wieder dann runterzufallen. Da könnte ich auch nochmal ganz kurz wegen Final Fantasy 7, weil so viele Leute immer meinen, so, oh, da muss ein HD-Remake von kommen. Oh, bloß nicht. Ich glaube, die Leute können sich gar nicht vorstellen, was für ein immenser Kostenaufwand das ist, diese ganzen beschissenen Sachen einfach in HD nachzubauen. Das übersteigt schon mal einfach die Produktionskosten von heutigen Spielen komplett, weil es halt ein Open World ist und das kannst du nicht so einfach nachbauen. Und vor allem, wenn es nicht auf dem grafischen Niveau ist von den Sachen, die du gewohnt bist, wird da genauso laut geschrien. Ja. Na, das meiste, was wir sehen können, wäre vielleicht eine 3DS-Version oder sowas. Ich möchte nicht meine Erinnerung und die Art, wie Final Fantasy Story aufgebaut war, dem neuen Teams dort hinterlassen, weil schau dir die Filme an, schau dir diese Compilation of Final Fantasy 7 an, Crisis Core selbst, auch wenn ich das Spiel mag, hat es storymäßig doch einige sehr, sehr merkwürdige, blumige, dumme Charaktere und Entscheidungen dann dort gehabt. Ich möchte nicht diese neue Version von Final Fantasy 7 über mein altes Final Fantasy 7 Du willst 7 nicht übersehen. Das Ende haben, wo Aris überlebt hat und in der Dusche aufwacht? In der Dusche neben Bobby. Ja. Ich habe mir hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, über die müssen wir nicht so umfangreich wie dann Squaresoft dort reden. Ja, ich habe einfach mal alles reingeworfen, aber wie gesagt, man muss nicht über jedes 10 Minuten dann dort quatschen. Ich habe die mal nach Qualität tatsächlich sortiert, weil mir kein anderes Kriterium eingefallen ist, als sonst Hersteller dann wieder zu nehmen. Ist natürlich jetzt persönlich, was diese Meinung angeht, die müsst ihr nicht natürlich dementsprechend mit mir teilen. Meine Lieblingsrollenspiele auf der PlayStation 1, abgesehen von Squaresoft, Breath of Fire 3 und 4. Habt ihr das mal gespielt, eins von den beiden? Ich habe den ersten Teil auf dem Super NES. Ich auch. Beides eher klassische Rollenspiele. Breath of Fire 3 und 4 sind ähnlich wie Xenogears, so diese isometrische Polygongrafik mit 2D-Charakteren. Das ist so eine Serie, die ich sehr, sehr stark vermisse von Capcom, weil es einfach so einen sehr, sehr eigenen Charme gehabt hat. Das ist alles so mit bunter Comic-Anime-Grafik, sehr sympathischen Charakteren. Das Pacing ist ein bisschen langsamer als bei den anderen Spielen. So eine fast schon jazzige, boppige Musik, die dich dann dazu begleitet, auch die auch sehr Super Nintendo-isch wirkt. Und es war auch so ein Spiel, was wirklich großen Umfang hatte, in dem du dich gut ergeben kannst, speziell Breath of Fire 3. Ich bin zu der Zeit damals, als es rausgekommen ist, für längere Zeit mal krank gewesen und ich habe sehr, sehr viel Zeit dann damit verbracht, einfach Breath of Fire 3 zu spielen. Es hat mir doch über einige Stunden dann hinweg geholfen. Deshalb rechne ich es dem Spiel vor allem dann sehr hoch an. Ich habe es auch für die PSP mittlerweile als Remake, gibt es auch im PlayStation Network für ein paar Euro zum Download. Sehr langsames Pacing, hat einige Stellen, die ein bisschen nervig sind. Da gibt es so eine Wüste, durch die man am Ende des Spiels dann durch muss, die mit, ich glaube, falsch übersetzt wurde und du einfach in die falsche Richtung läufst für ein paar Tage, wo einige Leute recht frustriert sind. Aber ich mag das Spiel sehr gerne, hat mir echt sehr viel Spaß bereitet. Sind die einzeln rausgekommen oder ist das als Compilation? Die sind einzeln rausgekommen. Es gibt auch eine deutsche Version von Breath of Fire 3, die schlecht übersetzt wurde einigermaßen. Mit so einer Plastikfigur konnte man auch noch holen und T-Shirts. Ich habe die US-Version hier nochmal rumstehen. Die PSP-Version ist aber am ehesten zu empfehlen, weil die einfach auch in 16:9 dann läuft und teilweise eben Verbesserungen hat. Ich habe sehr, sehr gern geangelt in dem Spiel. Das Angeln-Minigame. Oh nee, wer tut denn das nicht? Zelda? Ich hasse Angeln in jedem Spiel. Ich mag es normalerweise auch nicht, aber bei dem Spiel habe ich mich tatsächlich drin sehr, sehr lang ergeben, vor allem, weil man auch schöne Items dann rausholen konnte. Breath of Fire 4, eins der besten Spiele, die je rausgekommen sind. Oh, da lehnt sich aber jemand so weit aus dem Fenster, dass er das Fenster nicht mal mehr sehen wieso, kann. Wieso, was, wie? Eins der besten Spiele, die je gemacht wurden, Breath of Fire 4. Echt? Jetzt kommt er hier aus dem Karton, ne? Die ganze Zeit immer so Final Fantasy Fanboy und jetzt haut er hier das einen raus. Das muss ich ja direkt mal nachrecherchieren im Internet, ob das stimmt. Gucken, was er bei Game Judge geschrieben hat. Wahrscheinlich, aber da habe ich da, glaube ich, auch 90 oder sowas gegeben, schätze ich mal. Ist nicht, glaube ich, die allgemein populäre Meinung, dass, also einige finden Breath of Fire 4 jetzt auch nicht. Wo liegt denn das Ding hier rum? Achso, hast du die japanische Version noch dazu, oder? Nö. Ich kann dir mal meine US-Version hier geben. Ich wusste gar nicht, dass es Game Judge noch gibt. Na, jemand hat das gespiegelt und dann auf den eigenen Server gepackt. Das gibt's jetzt bei mogelpower.de. Alter, das Cover sieht ja aus wie von Hearts on Fire. Keine neuen Reviews mehr, aber ist auf jeden Fall hat man da Zugang. Breath of Fire hier selbst, ich will da auch nicht allzu lange mich drin. Okay, aber das ist mit Abstand eines der hässlichsten Cover. Das Cover ist nicht besonders toll, aber das Artwork selbst. Das ist doch episch. Da drüben, das ist zumindest Artwork von Breath of Fire 3, ne? Und in dem Stil sind auch die 4er Artworks dann dort gemacht. Das hat eigentlich schon einen sehr guten Grafikstil. Teil 4, storymäßig, die Story ist fantastisch. Ja, du hast so ein zweigegliedertes Charaktersystem, wo du parallel ablaufende Geschichten hast, die an bestimmten Kapiteln von denen hin und her schaltest. 89? Hätte ich vielleicht lieber 90 gegeben. Hast du ihm gerade gesagt, die Story ist so geil? Ich darf mal kurz zitieren. One Princess, Two War-Torn Lands, An Epic Quest for Peace. Ich habe gesagt, die Story ist geil und nicht die Klappentexte. Was habe ich denn, was ist mit meinem Fazit? Okay, Fazit. Das beste Rollenspiel von Capcom und der beste Teil der Breath of Fire-Reihe. Grafisch und musikalisch erstklassig, mit einer interessanten zweigleisigen Story und nettem Charakterdesign. Dazu gibt es gut designte und mit Rätseln gespickte Dungeons, sowie ein komplexes, leicht zugängliches Kampfsystem, was die hohe Encounter-Rate schnell vergessen lässt. Kaufen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Spielzeit reicht von 25 bis weit über 45 Stunden. Hat schon eigentlich alles gesagt. Mhm. Und ich hasse meine Texte heute. Als negativer Punkt hast du geschrieben, irgendwann ist es zu Ende. Oh. Ja, ich hatte irgendwann mal die Aussage mal gelesen, die fand ich eigentlich auch ganz treffend immer. Gute Spiele spielt man, um sie durchzuspielen. Perfekte Spiele oder Superspiele spielt man, weil man Spaß hat, sie selber zu spielen, um die Spielens wegen selber. Und wenn du dann dran sitzt und sagst, oh scheiße, ich habe das Gefühl, gleich geht's zu Ende. Und bei einem Rollenspiel habe ich das sehr, sehr selten. Ich glaube, im BioWork Podcast habe ich nochmal länger mit Uke drüber gequatscht. Der ist wahrscheinlich hier dann verlinkt. Könnt ihr euch da mal reinhören, was ich zu Breath of Fire 4 denke. Super zweigleisige Story, die auch teilweise Elemente vom Buddhismus mit Wiedergeburt und Gut und Böse dann mit beinhaltet. Tolle Story-Twists mit dabei. Grafik, 2D, eine der besten 2D-Animationsgrafiken auf der PS1 mit sehr, sehr vielen Animationsphasen mit dabei, sehr atmosphärische Musik, Kampfsystem sehr groß, sehr spaßig mit so einem Tag-Team-Feature, wo du Charaktere mitten im Kampf ein- und auswechseln kannst, was später bei Final Fantasy X geklaut wurde, und ich liebe dieses Spiel, es ist großartig. Ich bin überrascht. Was ich noch mehr liebe als Breath of Fire 4? Wurst im Schlafrock? Gänse Suikoden 2. Ach stimmt, das meintest du immer irgendwann, dass es dein Lieblingsspiel ist. Ja, es ist bei mir in dem Topf drin, mit Breath of Fire 4 natürlich gehört auch dazu, aber so Chrono Trigger, Final Fantasy 6, Suikoden 2. Das ist so für mich so die Spitze des Genres. Und alles, was ich vorhin über Suikoden 1 gesagt habe, kann man für Suikoden 2 eigentlich mitnehmen. Es wirkt aber wie so eine noch wesentlich verbessertere Version. Es hat mehr aufwendige grafische Elemente, eine wesentlich verwobenere Story und sehr, sehr coole Plot-Twists. Sehr viel Emotionalität, die an den Tag gelegt wird. Hat ein paar Bugs. Das ist das, was man im Spiel selber ankreiden kann, dass die Musik manchmal aussetzt und manchmal schlechte Texte übersetzt sind. Aber insgesamt hat es so dieses klassische 2D-RPG wirklich perfekt auf die Spitze getrieben. Wieder 108 Charaktere sammeln, die Geschichte wird weitergeführt vom ersten, du findest Charaktere vom früher wieder, und ich weiß gar nicht, wo ich aufhören sollte, wenn ich erstmal anfangen würde tatsächlich. Krass, aber kann das sein, dass es wahrscheinlich bei uns schon rübergefallen ist dann über den ganzen Überfluss? Kram und so. Es kann tatsächlich sein. Wann kam das raus? Es kam raus 99, glaube ich, so Mitte, Ende 99, und es ist eins der mittlerweile recht seltensten Spiele. Ich habe die US-Version damals für, ich glaube, 70, 80 Mark oder sowas gekauft, und die kriegst du heute im Neuzustand so 200, 300 Euro. Und die deutsche Version auch ein bisschen günstiger, die aber dann auch einige Übersetzungsfehler dann noch mehr drin hat und auch PAL-Balken und so weiter. Dadurch, dass da wenig von produziert wurde, aber das allgemeine Ansehen so hoch ist, wird das Spiel auch dementsprechend hoch gehandelt. Es gibt keine PlayStation Network-Fassung wegen dieser Bugs, die ich angesprochen habe. Konami und Sony haben keinen Bock, diese Bugs auszumerzen. Deshalb bringen die es nicht auf PlayStation Network raus. Und das nervt mich persönlich. Suikoden 2, großartig. Werde ich wahrscheinlich eh über die meisten Spiele sagen, die hier kommen, weil das ist ja meine Top-Kategorie. Ich merke das schon. Luna Silver Star Story Complete, Luna 2, Eternal Blue. Du kennst sie natürlich eh eher von der, also würde ich jetzt mal denken, von der Mega-CD. Aber die PlayStation 1-Fassung, ein Freund von mir hatte diese Limited-Boxen, irgendwie, wo dann irgendwie eine Stoffkarte und der ganze Kram irgendwie drin rumlag, genau die. Und hat die irgendwann mal mit einem tränenden Auge verscherbelt. Alle wieder. Eine davon habe ich noch, ich weiß noch nicht welche. Das sind so Sachen, wo ich mich nicht davon trennen könnte. Oh, Luna habe ich geliebt. Auf dem Mega-CD oder die PlayStation-Fassung? Nee, Mega-CD, ich habe es dann nicht nochmal gezockt. Auch den Nachfolger Vi oder wie das hieß, oder nicht so? Nee, Vi ist gar kein Nachfolger. Nee, Vi ist auch nur von Working Designs, glaube ich. Achso, ja. Hier ist die Mega-CD-Fassung. Habe ich auch durchgezockt. Alter, diese Packungen sind echt eine Frechheit. War aber auch nicht so geil, aber das war halt, kam noch aus einer Zeit, da hast du halt, wenn du Mega-CD hast, was willst du zocken, ne? Speziell solche Leute wie Working Designs, das ist eines der besten Lokalisationsstudios damals in den USA gewesen, die sehr, sehr viel Mut zur Nische gehabt haben. Alex, und auch. Oh. Alex, Alex, Alex! Oh, Alex! Where are you? Ah, es ist ja auch, wie ich diese Spiele liebe tatsächlich. Working Designs. Ganz toll, ganz toll. Ups. Es sind einige der besten Lokalisationsstudios dann gewesen und haben in ihre Spiele, die sie übersetzt haben, immer sehr, sehr viel Aufwand reingetan. Die Luna-Spiele sind auch klassische 2D-Rollenspiele, die aber, ich glaube, so viel Herz haben, könnte man fast sagen, wie wenige andere Spiele auch. Super sympathische Charaktere, eine echt nett aufgebaute Geschichte, spannendes Kampfsystem mit dabei und schöne Sprachausgabe vor allem. Sprachausgabe auf dem Mega-CD, vor allem sehr, sehr spannend. Die Cutscenes auf dem Mega-CD waren dann so gezeichnete Sprites, glaube ich. Es waren keine Videosequenzen, ne? Alter, jetzt geht das Gefutter wieder weiter. Du Gürnt. Wir reden seit 3 Stunden am Stück, ich muss mal kurz in den Donut beißen. Ist auch total legitim gewesen. Die beiden Luna-Spiele kamen auf dem Mega-CD ursprünglich raus, sehr, sehr schön übersetzt von Working Designs, wurden nochmal neu aufgelegt für die PlayStation 1 und das ist da, wo ich zumindest mit der Serie in Kontakt gekommen bin. Sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben. Das sind sehr opulente Boxen mit verschiedenen, mit in Leder geschlagenen Handbüchern plus Amuletten der Hauptcharaktere und kleinen Pappfiguren. Hüllen aus Robbenfell, Karten aus Fell oder so, sowas dann gemacht und ich glaube für Luna 1 habe ich 170 Mark ausgegeben. Geben und für Luna 2 eine Sonderedition, da kriegst du ein echtes Pferd. Ein Einhorn. Guck mal, das ist auch so typisch, also wenn du irgendwo auf einer Convention dann so ein Nerdling siehst und jemand das anhat, ne, das ist noch das Amulett von, nee, nicht von Luna, wie ist die aus dem zweiten Teil nochmal? Sieht aus wie der türkische Halbmond. My name is Lucia. I have come from the Blue Star on an urgent mission. Do you think she's friendly? She looks like she could be some sort of goddess or something. What are we gonna do, hero? Ruby the hero! She's the most beautiful girl I've ever seen. Working Designs hat speziell zur PlayStation-Ära dann eben nicht nur die Spiele neu mit aufgelegt, im Original von Game Arts gewesen, dann eben übersetzt von Working Designs noch eben diese Riesenboxen gemacht und da hat man mit den Ohren geschlackert als Fan von solchen Geschichten. Die sind immer verspätet rausgekommen, ich glaube mit so 2-3 Jahren Delay, je nachdem wo die versprochen wurden, aber das Ergebnis hat sich tatsächlich dann auch nachher gelohnt, absolut. Ich finde auch Luna 1 ist auch mit eins der besten Spiele, speziell aus der PlayStation-Ära und ich würde es mir auch wünschen, wenn es die nochmal für PlayStation Network gäbe, weil die haben auch nicht so viele Leute dann erleben können. Damals, was sie auch nur in den USA gegeben hat. Hast du mal irgendeins der anderen Lunas gespielt? Sowas wie Magic School oder wie die anderen hießen oder die Game Gear Fassungen? Gab es ja auch so ein paar Remakes und Spin-Offs dann noch, die dann in Japan noch rausgekommen sind, glaube ich. Wie gesagt, ich habe nur Luna, auch nur den ersten auf Mega-CD gespielt, den zweiten Eternal Blue, ne? Ja. Habe ich nie gespielt. Ich habe hier auch nochmal Luna fürs Mega-CD mir auch nochmal geholt, einfach um das in die Sammlung zu packen. Ich habe leider noch keine gute Version vom Zweier gefunden. Weil hast die du auch, Mega-CD? Ich hatte mal ein Mega-CD, aber mittlerweile kannst du, es gibt ein schönes Programm für die Xbox 1, da kannst du einfach deine Mega-CDs reintun und die so direkt spielen. Ah, wusste ich gar nicht. Habe ich für Luna und Snatcher, ist mein anderes Mega-CD-Spiel, was ich noch behalten habe. Sehr geil. Ja, der Rest davon ist ja auch nicht so gut. Den Rest braucht man noch nicht. Also Road Avenger müsste ich heute nicht nochmal spielen. Ich habe mich ein bisschen davor gesträubt, das in die Top-Kategorie zu packen, aber eigentlich schon. Ich hatte doch schon meinen Spaß mit gehabt. Grandia. Grandia gespielt? Ja. Auf dem Saturn, japanisch. Auf dem Saturn habe ich das echt gespielt. Ich glaube nicht, habe ich das japanisch gespielt? Es gab es nur japanisch. Ja, dann habe ich das schon mal auf. Aber erst später. Ich glaube, jetzt müssen wir überlegen kurz, damit nichts Falsches erzählt. Nee, das habe ich sehr viel später gespielt. Es muss irgendwie aber kurz bevor der zweite Teil rauskam auf dem Dreamcast gewesen sein. Es hat einige Jahre gedauert, bis Grandia auf der PlayStation im Westen rausgekommen ist. Also im Original in Japan, glaube ich, war es auf dem Saturn 1997 und war für lange Jahre, kann ich mich erinnern, für viele Leute so dieses verlorene Japano-Rollenspiel, weil es eben nicht übersetzt wurde auf dem Saturn. Ich glaube, da war Sega schon im Argen und hat für den Saturn nicht mehr viele Spiele offiziell kommissioniert, dass die als US-Version rauskommen. Es gab dann einen Port von dem Spiel auf der PlayStation, der ein bisschen schlechter schlechter ist als auf dem Saturn, hat wesentlich mehr Slowdown in bestimmten Sequenzen und einige Texturen sind, glaube ich, ein bisschen schlichter. Spielt sich aber immer noch gut und sieht noch gut aus. Ist von den Luna-Machern bei Game Arts. Was mir an Grandia sehr gut gefallen hat, zwei Dinge. Einmal die allgemeine Stimmung, die war mir so auf Abenteuerlust dann ausgerichtet. Du warst so ein kleiner Nachwuchsforscher und wolltest die Welt erkunden und hast natürlich parallel dann immer so ein großes Abenteuer drumherum gestrickt. Und das Kampfsystem hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich auch. Grandia Kampfsystem ist grandios. Es ist tatsächlich bis heute noch, also es ist heute nicht mehr besonders innovativ oder so, aber es hat einfach toll funktioniert. Es hat einfach irgendwie ein gutes Pacing zwischen Taktik und Warten und gleichzeitig aber schon aktiv vorbereiten. Es hat ja diesen Balken, wo du quasi oben gesehen hast, wann du dran bist mit deiner Eingabe, so ein bisschen wie Active Time Battle. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war schön abwechslungsreich, ohne dass es zu kompliziert wurde. Das haben, also viele Rollenspiele in der PlayStation-Ära müssen sich das ein bisschen ankreiden lassen, dass sie natürlich im Versuch, am Kampfsystem zu innovieren, einfach viel zu viel probiert haben und du dann irgendwann erschlagen wurdest, dass simpel, aber trotzdem knackig und dynamisch, wie es dann Grandia gemacht hat mit diesem Zeitbalken, wo du dann auch wirklich gesehen hast, du konntest ja einen Gegner dann stoppen, dass der im Zeitbalken wieder zurückrutscht, dass du dann auf einmal wieder dann wesentlich mit der Taktik dann anders was machen kannst, hat sehr gut funktioniert und ist in den späteren Teilen, ich mag Grandia 2 auch ganz gerne, der dritte ist ziemliche Grütze mit Ausnahme des Kampfsystems. Wenn man den gespielt hat, es gibt auch Grandia Extreme mit so einem Dungeon Crawler Spin-off, was dazu gekommen ist. Aber so die Mischung hat beim ersten für mich am besten funktioniert. Und ich würde es jetzt nicht als super duper Top RPG bezeichnen, gehört aber sicherlich zur Spitzengruppe dazu. Ich glaube auch im US PlayStation Network für 5,99 oder sowas zu haben. Ich glaube, es gibt sogar für Handy, für Android oder so. War es Grandia? Ich weiß, Luna würde für Handy jetzt nochmal aufgelegt und kann sein, dass Grandia auch nochmal dazugekommen ist. Ich würde warnen vor der deutschen Version tatsächlich, weil die wurde nicht nur deutsch getestet, sondern auch deutsch synchronisiert von Ubisoft und es ist, glaube ich, eine der schlimmsten Synchros, die man sich so zusammenreimen kann. Wenn ich jetzt tatsächlich ein Sample gefunden habe, hört man es jetzt. Kommt her und seht, das ist die Gestalt eures neuen Gottes. Valkyrie Profile habe ich hier nochmal mit reingetan. Sehr ungewöhnliches Spiel, gab es nur als US-Version, jetzt mittlerweile aber auch als PSP-Version in Europa als Valkyrie Profile Lenneth erhältlich. Nachfolger Valkyrie Profile 2. Mischung aus Rollenspiel und Jump'n'Run mit nordischer Mythologie und sehr, sehr anders, aber auch sehr, sehr, sehr gut. Zweiten Teil fand ich richtig geil. Den ersten fand ich so lala. Ja, wahrscheinlich. Mir gefällt der erste Teil besser, muss ich sagen. Ja. Es war sehr ungewöhnlich für die Ich rette die Welt und teilweise Friede, Freude, Eierkuchen Rollenspiele, die du damals hattest. Das war ultra düster. Du spielst die Göttin des Todes sozusagen und holst dir Krieger. Gesundheit. Gesundheit. Also du bist die Göttin des Todes, die Walküre und gehst auf die Welt der Sterblichen, um Leute zu sammeln, die kurz vor dem Tod sind. Das sind alle Leute, die auf die tragische Art sterben. Was weiß ich, wirst von deinem Mann ermordet, so eine junge Frau oder irgendein Ritter fällt im Krieg, weil eine Prinzessin beschützen musste. Und diese toten Krieger sammelst du dann, um Krieg im Himmel zu führen gegen die Mächte des Bösen. Irgendwie Loki greift an, die Leute von Asgard. Diese ungewöhnliche Struktur und diese ungewöhnliche Ausrichtung, es ist sehr, sehr anders und eben hat Jump'n'Run-Elemente drin, 2D-Optik, tolles, tolles Kampfsystem mit sehr, sehr tollen Spaß-Samples und hat mir extrem viel Spaß bereitet, ist aber auch nicht jedermanns Bier. It shall be engraved upon your soul. Divine Assault. Wild Arms 2 habe ich vorhin schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Ich finde es besser als den ersten Teil. Das ist mein Lieblingsteil in der Serie. Hat alles, was der erste Teil auch gemacht hat, diesen Western-Stil, diese Musik und alles drum und dran, eine nette Story drumherum gebaut. Ein Feature, eins der besten Features, das leider nicht in vielen anderen Spielen vorgekommen ist, der Encounter Cancel. Wenn du einen Random Encounter anfängst, kannst du einen Knopf drücken und den abbrechen, bevor der anfängt. So simpel. Warum macht das kein anderer? Das ist so großartig. Also es macht vor allem extrem viel Spaß, weil das Spiel sehr, sehr tolle Dungeons hat, wo du viele Rätsel lösen musst. Und wenn du keinen Bock hast zu kämpfen in den Dungeons und lieber nachdenken und lieber rätseln möchtest, dann brech den Encounter ab, bevor er stattfindet. Aber hast du da nicht das Problem, dass du nachher den Endknilch nicht irgendwie knicken kannst? Ja, aber dann musst du für dich dann tatsächlich selbst sehen, okay, wann lohnt es sich für mich zu kämpfen? Ich glaube, das ist das Risiko, um da die Leute nicht zu doll zu frustrieren, dass du denen sowas auch ein bisschen aufzwingst. Also halt nicht zu viele Kämpfe, aber es muss halt immer noch dann irgendwie schaffbar sein. Nicht, dass du danach dann irgendwie grinden, ja, bis der Arzt kommt. Klar, natürlich. Es gibt auch ein paar Zwangskämpfe, die man machen muss. Ich glaube, ein bisschen ist garantiert. Aber im Allgemeinen, ich war so dankbar für dieses Feature einfach, wo ich dann einfach sagen kann, nein, jetzt nicht. Fick dich ins Knie. Aber ich finde es eigentlich mal gut, wenn du irgendwie zu einem Endgegner kommst, so vorhin und wieder zurück kannst, ja. Es darf natürlich dann nicht zu Ende sein, weil du zu schlecht bist, so wie bei, hatte ich mal bei Seventh Saga. Ja, da wieder von vorne anfangen. Ja, wo ich im Prinzip neu anfangen musste, weil ich zu weit nach vorne komme und irgendwann, du konntest ja immer dir einen Partner suchen und irgendwie habe ich den nie getauscht und dadurch ist der im Level zu schlecht gewesen oder so und irgendwann bin ich einfach nicht mehr weitergekommen, konnte aber auch nicht mehr zurück, um ihn auszutauschen, egal. Also sowas darf natürlich nicht passieren, aber generell finde ich es eigentlich eine coole Idee, dass du, naja, ähnlich wie bei World of Warcraft oder so, du gehst irgendwo hin und merkst, okay, hier kriege ich nur auf die Fresse, hier bin ich einfach zu schlecht, ich muss erst irgendwo anders mich aufpowern oder bessere Waffen finden oder so und dann kann ich auch in diesem Gebiet weitergehen. Das mag ich eigentlich bei Rollenspielen. Das ist ja auch so ein bisschen bei Xenoblade oder so, ist es ja auch so, dass du im Prinzip überall hin kannst, nur kriegst dann auf den Sack. Na gut, aber da siehst du wenigstens, was die Gegner für Level haben. Ja, oder? Gut, aber das, ob man es jetzt sieht oder ob man es feststellt nach dem ersten Kampf, ist ja dann letztendlich auch wurscht. Ist halt ein bisschen komfortabler, aber generell finde ich die Idee, dass du einfach learning by doing, okay, ich bin zu schwach, muss ich weiter trainieren, jetzt probiere ich es mal wieder. Mündige Spieler. Ja, exakt. Ja. Das ist ja ist wie bei Dark Souls. Also ich meine, theoretisch kannst du von Anfang an im Prinzip in jedes Gebiet laufen, aber lass dich nicht dabei erwischen, so ungefähr, ja. Eben, und ich glaube, man sollte als Rollenspieler irgendwann so mündig genug sein, dass zumindest als Hersteller man darauf vertrauen kann, lieber mir sowas in die Hand zu geben, als mich unendlich zu frustrieren, alle 5 Sekunden zu kämpfen. Und das finde ich, also ist ein Feature, was ich dem Spiel sehr hoch ankreide, wurde auch in späteren Teilen dann benutzt, aber nicht ganz so konsequent, weil da hast du auch eine Leiste, die zu irgendwie ausgehen kann und da konntest du keine Encounters mehr canceln, bevor du irgendwelche Items gesammelt hast und Energieleisten wieder hochgepackt hast. Aber deswegen, einer der Gründe, warum es mir sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Auch nochmal hier aufgeschrieben, Dragon Quest oder Dragon Warrior 7. Du hast ja Dragon Quest 8 von mir dann gespielt, das ist aber, glaube ich, auch dein erster Kontakt mit der Serie. Ich habe mal einen Dragon Quest Teil gespielt, ich glaube auf Japanisch. Für was war das? Für Super NES? Als ich diese Kopierstation für Super NES hatte. Dann war es entweder Dragon Quest 6 oder 5. Es war leider auch, es war eben auf Japanisch und ich erinnere mich nur noch ans Artwork, an die komischen Schnecken mit den großen Augen und den Blobs oder den Schleims. Die Blobs oder die Schleime. Das war aber tatsächlich Sagt ihr das was? Ich habe hier die Nintendo DS Remakes von den. Ich habe eins von denen, das ist dieses Sky, Furry Sky. Ist es Furry Sky oder wie das heißt? Das war Hand of the Heavenly Bride. Ist es das hier? Ich habe zuletzt Dragon Quest 6 tatsächlich auf dem DS durchgespielt. Wie sind aber denn die DS-Teile? Ich habe die, glaube ich, sogar beide. Ich habe sie nur noch nicht gezockt. Das sind Remakes eigentlich von eben den Super Nintendo-Spielen, die es gegeben hat, aber mit der Optik leicht auf PlayStation 1-Niveau mit Polygon-Grafik als Hintergrund und Sprites. Schön. Dazu, ich glaube, der 5er gilt bei vielen als mit der beste Teil der kompletten Serie, weil er so den typischen Super Nintendo-Charme hat, aber auch immer noch nicht zu umfangreich ist und immer noch sich speedig genug spielt, dass man auch davon gelangweilt wird. Langeweile wäre dann auch tatsächlich das Stichwort bei Dragon Quest 7 ein bisschen. Das ist das längste Rollenspiel, Japaner-Rollenspiel, was ich kenne. Für das normale Durchspielen habe ich 130 Stunden gebraucht. Wow. Ja, auf 2 CDs verteilt für ein Spiel, das gefühlt 2 Rendersequenzen hat. Es ist einfach so viel Content drin. Ich liebe Dragon Quest 8, eins meiner Lieblingsspiele, vielleicht das Beste auf der PlayStation 2. Der 7er ist sehr, sehr oldschool, ist natürlich die erfolgreichste Serie in Japan, was Rollenspiele angeht, noch vor Final Fantasy. Ja. Das ist ja der Begründer der Rollenspiele dort gewesen und zu jedem neuen Dragon Quest Teil gibt es immer fast schon Volksfeste und Leute stellen sich reihenweise vor die Läden an, mittlerweile hier auf dem DS oder Dragon Quest Online ist ja gerade rausgekommen. Ich habe gehört, da kann man sich ein Haus kaufen bei dem Online-Spiel, nachdem man ich irgendwie hab schon überlegt, ob ich mir das kaufe, aber dann dachte ich, nee, da bleibe ich nachher doch drauf hängen. Bist du Immobilienhändler in Dragon Quest? Oder wie? Der 7er selbst sollte ursprünglich mal auf dem N64 kommen und war auch schon lange Jahre in Entwicklung, bis er dann irgendwann, ich glaube Mitte, Ende 98, dann auf der PlayStation 1 rausgekommen ist. Ne, hattest du vorher schon Dragon Quest gespielt, Marc? Oder hattest ja, du den? Aber das, da, oh Gott, ey, das ist jetzt die zweite Sache nach Final Fantasy 7, dass ich wahrscheinlich irgendwie Hassmails und Antrags in Briefumschlägen kriege. Aber ich mag, ums Verrecken, ich mag diesen Zeichenstil nicht. Jetzt, ich weiß, Gregor kriegt gleich die Hassfalte auf der Stirn wieder. Das ist Akira Toriyama, Mann. Akira Toriyama Zeichnung, ich kann weder Dr. Slump noch Dragon Ball, ich kann ihm nichts abgewinnen. Ich finde ihn. Das ist der gleiche, der auch Dragon Ball macht, oder was? Ich wollte gerade sagen, der sieht aus wie Son Goku. Das ist Dragon Ball eigentlich als Rollenspiel. Ich kann damit nichts anfangen und das zerstört immer die ganzen Spiele, weil das Artwork ist ja eigentlich schon gut, aber ich kann damit nichts anfangen. Das ist einfach schlimm. Ich mag das nicht und deswegen mag ich Dragon Quest auch eigentlich nicht wirklich. Da hast du ja Glück beim 7er, weil die Grafik ist so schlecht, dass man eh das Artwork nicht erkennt. Ja, bei 8 zum Beispiel, also gerne ich sowas auch irgendwie spielen möchte, aber immer wenn ich die Figuren sehe, dann oh. Okay, das ist vielleicht ein persönliches Defizit von dir, da kann man glaube ich tatsächlich nicht umhin. Ich bin Toriyama-Fan, Tatsache. Ja. Ich liebe Dragon Ball, ich liebe Dr. Slump. Aber du siehst ja auch, deswegen funktioniert zum Beispiel hier, wie heißt denn das an noch, Blue Dragon genauso wenig dann. Blue Dragon ist aber auch kein so gutes Spiel tatsächlich. Nee, aber das alleine von der Optik her schon, dann da kräuselt sich das bei mir alles und ich mag so viele Anime-Sachen echt gerne, stimmt, aber da... Das stimmt, ich bin auch kein Fan der Dragon Quest Optik, aber ich spiele sie halt trotzdem, weil sie spielerisch trotzdem gut sind. Also wenn ich danach gehe, könnte ich gar keine JRPGs mehr spielen, weil irgendwie ist das Thema für mich vorbei, merke ich so an mir selbst, weil ich diese Knuddeloptik einfach nicht mehr mag. Aber ich finde, es gibt eben Spiele, da ist das nur die Optik, aber das, was drumherum passiert, ist trotzdem, haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, durchaus coole Stories. Oder One Piece nehme ich mal zum Beispiel als Beispiel. Genau. Weißt du, One Piece ist, wenn ich nur nach der Optik gehen würde, würde ich schreiend davonlaufen. Genau, das war aber bei mir nicht auch der Fall. Aber was storymäßig passiert oder auch von der Action ist so geil, dass das für mich überwiegt. Und das ist bei Dragon Quest irgendwie auch so. Das hat bei One Piece hat das bei mir auch extrem viel Überwindung gekostet, einfach weil die Charaktere einfach extrem scheiße teilweise aussehen. und aber Akira Toriyama-Style und auch nie. Ich meine, du hast ein kämpfendes Rentier, also Chopper? Ja. Ja, ich habe es auch tatsächlich auf mehr auf Deutsch geguckt. Mir geht Ruffys Stimme auch irgendwann auf den Sack. Auf Japanisch. Ich habe die Serie gar nicht geguckt, ich habe nur die Bücher gelesen. Also die Manga. Mein Bruder guckt die noch die ganze Zeit eben. Die sind ja mittlerweile auf Folge 1000. Der Buddy doch auch, der Ian, die sind da völlig drauf hängen geblieben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die sind. Ich bin noch immer bei den Büchern, bei den Bändern, aber es ist so unglaublich, was... Du meinst die Buddies gerade? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Nee, One Piece ist einfach so krass, also was da alles passiert, ey. Ich finde es auch sehr überwältigend mittlerweile, auch wenn ich diese ganzen Anime-Serien mag, aber ich habe auch Naruto eine Zeit lang sehr gern geguckt. Zu viel Filler-Folgen. Es ist so, ne, auch allgemein so viel. Also wenn ich jetzt noch höre, One Piece soll als Story noch 10 Jahre weiterlaufen, ich denke, was? Das hat der Zeichner von One Piece gesagt. Na, weil ich habe ja noch so viel Geschichte, die ich erzählen will. Sag, komm mal zum Punkt, Junge. Aber auch, komm mal zum Punkt bei Dragon Quest oder Dragon Warrior 7. Ich mag das Spiel auch sehr gerne, ich habe auch sehr viel Zeit drin verbracht, aber es ist ultra langatmig. Ne, es ist verglichen mit Dragon Quest 5 und 6, die du beide, okay, 6 ist auch schon ein bisschen langwieriger mit so 40 plus Stunden, aber 4er, 5er konntest du so in 20 Stunden durchspielen, das ist auch gut gepaced und auch sehr schön aufgelegt. Die haben einfach extrem, extrem sehr, sehr viel Content reingetan. Das Jobsystem im Spiel findet erst nach 40 Stunden statt. Ich habe es hier in die Top-Liste reingetan, weil es immer noch ein sehr gutes und spaßiges Spiel ist. Aber hey, die Grafik ist scheiße. Damals vom N64 rübergekommen und ich glaube, die Leute waren einfach blind, die Grafik zusammengebaut haben. Es ist langatmig. Die Musik ist zwar immer die gleiche, aber auch immer die gleich gute. Mir hat Spaß gemacht. Fasst es heute nicht an. Es ist ein Remake angekündigt für 3DS gerade. Ne? Also die Japan-Version, habe ich gehört. Von echt? Dragon Quest 7 kommt für den 3DS. Stimmt, von den 3DS raus. Vielleicht, wenn sie da mal die Hälfte rausschneiden oder so, kann man es heutzutage auch spielen. Damals habe ich spielen können, heutzutage kann ich es wahrscheinlich nicht mehr anfassen. Ach, den kleinen Bildschirm, da geht das dann wieder. Persona 2 Eternal Punishment habe ich hier nochmal reingeworfen. Gibt es mittlerweile ja Remakes für die... Habe ich leider nie gespielt, aber angeblich soll es ja eines der besten Rollenspiele aller Zeiten sein. Es wird ein bisschen überhyped. Also es ist nicht das mit Hitler. Na, dann kann ich das ja nicht mögen. Nee, dann nicht. Nee, dann nicht. Gleich abgewiesen. Personas sind ja Spin-off von der Shin Megami Tensei-Serie, die ja eigentlich fast schon Pokémon in Endzeit-Spiele sind, ne? Monster sammeln und Monster züchten und gegeneinander kämpfen lassen. Also gewisse Pokémon-Elemente, die dabei gewesen sind. Und Persona ist dann aber mehr so... Ach so, okay. Ich wollte gerade fragen, warum ist Persona 1 denn da nicht drin? Aber ich sehe es gerade. Es ist etwas weiter unten in deiner Gunst. Ich würde Persona 1 tatsächlich nicht so weit nach oben packen. Es ist ein schönes Spiel, Persona 2. Hat immer so ein Schulklassensetting. Ich glaube, die meisten Leute kennen Persona 3 und 4 natürlich, weil die auch hier in Europa offiziell rausgekommen sind. Die sind aber wesentlich kiddie-mäßiger und haben mehr Dating-Sim-Elemente, die neueren, eben mit diesen ganzen Social-Links und wie die alle heißen, dass man Beziehungen untereinander zu den Charakteren aufbaut und so kleine Side-Quests erledigt. Das war beim ersten und dem zweiten noch nicht so. Der zweite ist so ein isometrisches Rollenspiel mit viel Kämpfen, sehr, sehr schwer teilweise. Hat eine sehr coole Story gehabt mit einem Serienkiller und der bringt dich um, wenn du dich selbst mit deinem Handy auf der eigenen Nummer anrufst. Ja, also wähl deine eigene Nummer auf dem Handy, ruf sie an und dann meldet sich der Serienkiller, der dich in 7 Tagen dann umbringt. Gibt es da nicht sogar einen Film? One Missed Call oder irgendwie, ich weiß es nicht. Ein bisschen The Ring ist auch drin. Und es war vor The Ring vor allem das alles. Ne? Also es ist eine echt schöne Grundlage für eine Story, die dann auch sehr perplex und perfide dann ausgelebt wird. Es ist knallhart als Spiel selber. Es gibt ein Teil 2.2 sozusagen davon, das heißt Persona 2 Innocent Sin, gab es lange Jahre nur in Japan. Das ist in Europa und in Deutschland nicht rausgekommen, weil Hitler der Oberbösewicht dort ist. Wieso darf das denn nicht rauskommen? Nur wenn Hitler der Gute ist, oder was? Hitler wurde wiederbelebt von Dämonen, um das Ende der Welt einzuführen und der freut sich, dass er nochmal leben kann, deshalb ist er noch hitleriger als vorher. Aber ich verstehe nicht, warum das nicht rauskommen kann, weil es zeigt ja Hitler in einem schlechten Licht, also eigentlich müsste man es doch dann... Castle Wolfenstein? Ja, gut. Castle Wolfenstein, da hängen halt überall Hakenkreuze und so, aber ich habe es noch nie verstanden, warum das ausgerechnet bei Videospielen indiziert ist, weil bei Indiana Jones oder so hast du auch Nazis als Bösewicht und überall Kulissen oder so. Ja, der Unterschied zwischen Film und so, weiß ja, ne? Stromberg und so, alles darf sich drüber lustig machen, Switch und so, Hakenkreuzteppich und Hakenkreuzgeländer, aber sobald es ein Videospiel ist, ist es immer böse. Du weißt doch, Filme sind Kunst und Spiele nicht, deshalb. Ja, das ist die offizielle Regelung hier. Ich weiß auch nicht ganz, weil ich habe jetzt Innocent Sin mittlerweile nachgeholt auf der PSP und da ist nichts drin, was du jetzt sagen würdest, dass es irgendwie dann die Nazis propagiert oder irgendwie ein positiven Lift stellst. Ja, eben, weil ich meine, wenn man das mal logisch weiterführt würde, also wenn man mal überlegt, wie viele Filme gibt es, die im Zweiten Weltkrieg oder im Dritten Reich oder was weiß ich spielen, ja. Und Inglourious Basterds. Ja, und es bedeutet einfach, du dürftest einfach... sowas nicht als Videospiel rausbringen, ein Spiel, das in irgendeiner Form, weiß ich nicht, Nazis in sich hat, ja, das ist ja eigentlich völlig absurd. Also ich meine, klar, wenn es das glorifiziert, kann ich es verstehen, aber in dem Moment, wo es einfach vor diesem Background spielt oder so, das ist komisch. Das muss man, glaube ich, hier nicht begreifen. Gut, die neue Version von Innocent Sin auf der PSP ist in Deutschland auch rausgekommen. Dort hat Hitler aber mittlerweile eine Sonnenbrille an und nennt sich Führer. Da wird nicht mehr Hitler ausgesprochen. Und die Sonnenbrille ist unabhängig von der Figur Hitler, aber sehr cool. Kategorie gut, Spiele, die immer noch Spaß gemacht haben, aber nicht mehr wirklich ein Muss für mich gewesen sind. Star Ocean, The Second Story, hatten wir hier noch rumstehen. PSP Remake gibt es davon noch. PSP Remake gibt es mittlerweile als Star Ocean Second Evolution. Der erste Teil war das letzte Super oder eines der letzten Super Nintendo RPGs in Japan. 48, 50 Mbit, glaube ich, gewesen. Ne, leider nie übersetzt worden von Tri-Ace oder Tri-Ace, die auch dann Valkyrie Profile zum Beispiel gemacht haben. Und Star Ocean kennt man, glaube ich, heutzutage eher von dem wirklich schlechten Star Ocean 4 für Xbox und PlayStation 3. Einige der schlimmsten Storywendungen und Charakterdesigns, die man je gesehen hat in den neueren, haben sich immer davor getan. Die hatten so ein echtzeitdynamisches Kampfsystem. Das war, glaube ich, deren so Hauptaugenmerk. Und die Star Ocean-Spiele hatten so eine Art fast schon ein bisschen Star Trek-Charakter gemischt mit Fantasy. Na, du hattest so eine Space-Zukunftsrasse, die immer herumgeflogen sind. Die Menschen waren schon weit in der Zukunft und hatten den Weltraum dann entdeckt. Aber in den Spielen sind die dann immer auf irgendeinem Fantasy-Planeten abgestürzt und haben dann erstmal 50 Stunden dann versucht, ihr Schiff wieder zusammenzubauen. Das ist es doch wieder wie ein klassisches Rollenspiel mit Energielaserwaffen dann gewirkt hat. Der zweite ist noch ganz nett gelungen, hat zwei Charaktere, die man parallel spielen kann und sehr, sehr viele verschiedene Ausgänge. Ich glaube, so 80 verschiedene Abspänne gibt es, aber die sich nur klein im Detail unterscheiden, wo, je nachdem, wie viele Charaktere man findet. Und es ist ein gutes Spiel, kann man auf der PSP sich, glaube ich, eher geben. PlayStation 1 damals in den USA und Deutschland auch rausgekommen. Ich habe hier eins für die PlayStation 1, glaube ich, das ich noch irgendwann verkaufen werde. Also achtet mal auf Twitter. Eigenwerbung. Tales of Destiny 1 und 2. Ja, eins von den beiden finde ich gut und ich habe, glaube ich, beide gespielt. Jetzt muss ich mal überlegen. Die haben, oh, das ist eins von den beiden, Tales of Phantasia. Okay, ja, Tales of Phantasia war der allererste Teil. Gab es auch für Japan für die PlayStation, aber war ein Super Nintendo-Spiel eigentlich. Class, Hauptcharakter, glaube ich, war auch mit so teilweise so Zeitreisegeschichten, wo die irgendwie 150 Jahre in die Vergangenheit gereist sind und dort mit ihren Vorfahren zusammengekämpft haben. Gab es auch ein Gameboy-Remake zum Beispiel davon. Oh, ich krieg das echt nicht mehr zusammen. Also Tales of Destiny und Tales of Destiny 2, mittlerweile gibt es ja 8 Milliarden Tales-Spiele gerade rausgekommen. Tales of Graces F und Tales of Zillia in Japan 2, glaube ich. Die sind die japanischen, alle Japaner-RPGs, kann man fast sagen, weil die sind wirklich zuckerbunt. Die sind super. Ich mag die ja total gerne. Ich sag nichts dagegen erstmal. Tales of Exilia 2 ist gestern bei mir angekommen. Den ersten Teil habe ich leider noch nicht durchgespielt, was sehr ärgerlich ist, weil jetzt habe ich noch mehr Kram auf meinem Pile of Shame. Aber ich mag die eigentlich gerne und also ich bin auch echt ein großer Verfechter von Tales of Symphonia, weil ich das echt richtig geil fand. Tales of Symphonia ist mein Lieblingsspiel, also aus der kompletten Serie. Ja, meins auch. Wie viele Lieblingsspiele hast du eigentlich? Moment mal, ey. Guck dir doch den Schrank an. Breath of Fire 4, Tales of Symphonia. Naja, ich habe das auch gesagt, mein Lieblingsspiel aus der Serie. Habe ich ja auch gesagt. Nein, wir sind ja gerade durch die Tabelle gegangen von meinen Lieblingssachen am Anfang. Deshalb massiert sich mein positives darüber ergießen gerade im Moment. Nein, deshalb, ich meine, Symphonia aber auch gefällt mir von der Reihe her am besten. Ich mag die Tales-Reihe auch ganz gerne. Die hat auch ein dynamisches Echtzeitkampfsystem, eben sehr japanoid. Schnelle Kämpfe vor allem. Schnelle Kämpfe sind cool. Musik, Motoi Sakuraba, der auch Star Ocean macht, hat immer so einen sehr orchestralen, sehr epischen Stil, den ich auch ganz cool finde. Coole J-Pop-Intros dann noch mit dazu. Was ich daran nicht mag, ist eben, dass speziell in den späteren Teilen dann eben die Sachen teilweise sehr langatmig geworden sind. Auch selbst Symphonia, was ich ganz gerne mag, ist ein 40-Stunden-Spiel, was auf 60 Stunden gestreckt wurde. Ich habe gekocht, was das Zeug hält nachher. Gekocht und Rezepte gesammelt. Man kann kochen im Spiel übrigens und sich seine eigenen Gels zusammenbauen. Ja, super. Und hast du auch die Wonder-Chefs dann gefunden, die sich versteckt haben als Baum? Die du dann nachher immer in den Dingsten, in den Orten suchen musst. Das kannst du aber auch später machen, ne? Kannst du dann auch später machen, tatsächlich. Kurz über die auf der PlayStation 1. Tales of Destiny war der Nachfolger von Tales of Phantasia, der zweite Teil in der Reihe mit so einem blonden Jüngling, Stan, glaube ich, hieß er. Und das war auch so eine klassische Fantasy-Story. War schön gemacht auf der PlayStation. Top-Down 2D-RPG, sehr, sehr schnelle Kämpfe und vor allem auch der Charakter ist super schnell herumgelaufen und geflitzt. Da hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht zu lammarschig herumlaufe. Das fand ich auch sehr gut dran. Tales of Destiny 2 ist hierzulande bekannt als Tales of Eternia. Das war's, okay. Ja, also heißt die Turner in Japan, aber in den USA wurde es dann Tales of Destiny 2 umbenannt, gibt es für die PSP. Ist auch im ähnlichen Stil mir jetzt nicht so gut gefallen wie das erste Tales of Destiny, weil ich mit den Charakteren nicht ganz so warm geworden bin. Aber auch eine echt schöne 2D-Optik. War dann nicht mehr top-down, sondern mehr so leicht schräger von unten, ein bisschen von der Sicht aus her. Thousand Arms haben wir besprochen im PlayStation Dating Sim Podcast. Ja, jetzt erinnere ich mich auch, das deswegen war wegen dem Dating Sim Kram, ja, okay. Ja, 2D-Rollenspiel mit Beat'em-up-Anleihen im Kampfsystem plus eingebauter Dating Sim mit notgeilem Hauptcharakter. Braucht man nicht mehr dazu sagen, glaube ich. Legend of Legaia war kein absolut klasse Spiel, es war ein Spiel mit mittlerer Story, um irgendwelche Lebensbäume, die du wieder dann beleben musstest, damit die Welt nicht von einem tödlichen Nebel dann umgarnt wird. Du musst dich die ganze Welt kennen und diese Lebensbäume wieder aktivieren. Das Kampfsystem war so eine Mischung aus 2D-Rollenspiel und Beat'em-up, dass du richtig dann so deine Befehle gemacht hast und dann so Kombos aneinander gereiht hast und die sahen dann teilweise aus, so wie bei Street Fighter oder Streets of Rage in 3D, dass du richtig so Punch, Uppercut, Kick und solche Sachen gemacht hast. Und das hat mir sehr, sehr gut an dem Spiel gefallen. Das Spiel selber wurde dem aber nicht ganz gerecht. Gab es auch in Deutschland, aber ich glaube, so viele haben es hier wahrscheinlich nicht gespielt, außer mir. Ah, jetzt sehe ich gerade, das Legend of Mana ist aber wirklich nicht auf der Liste drauf, ne? Wie gesagt, die Mana-Spiele, die alten waren super, das fand ich jetzt auch nicht so gut. Ich habe es nie gespielt, leider. Legend of Mana kannst du dir, glaube ich, echt sparen. Wenn du Secret of Mana gemacht hast, wirst du Legend of Mana nicht mögen. Okay. Ja, es hat nicht mehr viel zu tun, leider damit. Leider auch kein anderes mehr. Mittlere Spiele. warum habe ich Legend of Dragoon zu mittleren Spielen eigentlich Bug? Eigentlich ist es scheiße. Das finde ich bei, das ist jetzt nämlich auch so der, wo man sagen kann, so irgendwann beginnt so die Stufe, wo man die mal abhaken kann, ja. So ganz schnell. Also rein theoretisch, wenn man von den guten Sachen sich versorgt hätte, könnte man eigentlich Rollenspiele bis ins nächste Jahrtausend ja. Dann nochmal spielen. So da ist man so. Aus. Und du siehst, jetzt kratzen wir schon an der Ecke, wo du eigentlich viel unter ferner Liefen gehabt hast. Ne? Und dann, je nachdem, wann das rausgekommen ist, hast du die alle irgendwie mal ausprobiert, weil du dachtest, okay, das könnte vielleicht ein Geheimtipp sein, das könnte ein Geheimtipp sein. Und letztendlich hast du dann irgendwie ganz viele Stunden in Crap investiert. Ja, also ich muss auch nicht immer unbedingt die absoluten Top-Rollenspiele dann spielen. Ich mag es auch manchmal, wenn ich einfach nur so einen 60% oder 50% dann quasi spiele, weil die einfach so ein anderes Spielgefühl haben. Mhm. Und nicht alles muss dann eben Top of the Line sein. Aber dadurch, dass du so gut versorgt hast auf der PlayStation 1, musstest du tatsächlich dir nicht jedes geben. Und ich würde sagen, ab dieser Grenze hier sind auch die Sachen, die ich per se nicht jedem an die Hand geben würde. Aber also, da fällt ja. Persona ist doch das, was man aus der Ego-Perspektive gesehen hat, ne? Diese hier? Persona 1 war noch ein First-Person-Dungeon-Crawler. Mm, ja, den habe ich gespielt auf jeden Fall. Gibt es als besseres PSP-Remake, ich habe es auch nochmal ausgegraben, ich glaube Folge 113 oder sowas, kann ich auch nochmal verlinken, weil es das als Remake eben gegeben hat. Ich habe es als Remake und Importspiel in der Sendung mal vorgestellt. Mir gefällt die PSP-Version ganz gut. Die erste Variante auf der PlayStation 1 war eben ein Dungeon-Crawler, der vor allem auch komplett verhackstückt wurde in der US-Lokalisation. Die Charaktere wurden entjapanisiert. Du hattest so einen japanischen Punker, der wurde gegen den Schwarzen ausgetauscht, da wurde einfach das Sprite überbemalt. Alle Referenzen auf Japan wurden rausgenommen und aus Tokio wurde Luna Vale, die Ami-Stadt, die es nicht gibt und so weiter. Also der wurde schon sehr viel Schindluder getrieben und das Spiel selbst ist auch recht langatmig und schwer und sehr, sehr viele Encounter in den Ego-Gängen und so weiter. Das ist nicht besonders gut gewesen. Legend of Dragoon, der Versuch von Sony Final Fantasy 7 zu machen, ziemlich misslungen, leider. Also optisch sieht es nett aus, 4 CDs, sehr, sehr viel Render-Optik, keine besonders gute Story und vor allem die Texte sind hundsmiserabel, teilweise. Viele werden wahrscheinlich jetzt aufschreien, weil ich lese das im Forum ab und zu mal, dass die Legend of Dragoon für einzelne Lieblingsspiele dann dort erachten. Ey, ich wurde echt nicht damit warm. Ich glaube, es ist mehr, wenn man damals 7 Jahre alt gewesen ist und das erste Rollenspiel gewesen ist, das man gespielt hat, hält man es wahrscheinlich wesentlich besser in... Die rosarote Rollenspielbrille. Ja, und für Legend of Dragoon muss die echt rosarot gewesen sein. Ich habe es tatsächlich auch zuletzt nochmal ein paar Stündchen gespielt als PSN-Version, weil ich die nochmal günstig mir nachgeholt habe, einfach um mal zu sehen, ob meine Meinung noch steht. Sie steht noch. Sie hat sich nicht geändert. Grandstream Saga gab es auch als deutsche Version, ist von Quintet, die Leute, die dann Terranigma und Soul Blazer und so weiter dort gemacht haben, gilt als inoffizieller Nachfolger sogar dieser Quintet-Serie auf dem Super Nintendo, hat aber nicht allzu viel damit zu tun. Dungeons, sehr, sehr viel Story zwischendurch, ich glaube der Anteil zwischen so Story-Cutscenes und Gameplay ist so 50-50, dafür aber ohne Sprachausgabe. Charaktere haben keinerlei Texturen, das heißt du sprichst mit Polygonfiguren, die keine Augen und keinen Mund haben, sondern einfach nur so eine gesichtslose Masse. Das Kampfsystem selber war so ein bisschen actionhafter, dass du so in Echtzeit um die Gegner drum herum laufen musst, hat aber keine wirklich besonderen Features. Ich glaube, eine Sache war, dass du zwei Tussis angebundelt hast im Spiel und am Ende musstest du eine von den beiden Tussis opfern, je nachdem, welchen Abspann du sehen willst. Also musst du knallhart sagen, okay, Bitch, du stirbst. So, letztes Wochenende erst erlebt, oder was? Trant würde wahrscheinlich jetzt sagen, oh, den Nachfolger liebe ich ganz gern, weil er hat mich mal vollgesülzt im positiven Sinne von Jade Cocoon 2, weil er das sehr gern gespielt hat auf der PlayStation 2. Jade Cocoon, habt ihr das mal gesehen? Irgendwie sagt mir das was. Nee, braucht ihr auch nicht gesehen. Das erste Computerspiel, was mit Studio Ghibli in Zusammenarbeit gemacht wurde. Man hat ja mittlerweile Ni no Kuni, kommt ja Ende des Jahres raus, oder zumindest jetzt, wo wir es aufnehmen, mit Studio Ghibli optischer Unterstützung. Und Leute, die von Studio Ghibli eben die ganzen Miyazaki-Filme und so weiter gemacht haben, haben die Grafik zu diesem Spiel abgeliefert. Und es ist wie so eine Art Pokémon mit so Insekten. Ich wollte gerade sagen, man züchtet doch irgendwas da, oder nicht? Ja, es hat ein bisschen was von Pokémon, dass du dann tatsächlich so Insekten sammelst und die gegeneinander kämpfen lässt in deinem Kampfsystem. Das Problem ist, du hast so eine Render-Optik gehabt und es gibt ein Minidorf und 4 Dungeons, wo du herumläufst. Und wenn du diese 4 Dungeons durch hast, wird auf einmal, glaube ich, die Welt schwarz-weiß und musst diese 4 Dungeons nochmal durchgehen. Also damit das Spiel doppelt so lang wird. Und das klingt super. Alter Trick. funktioniert immer. Der gute alte Trick, der hat da leider nicht ganz so gut geklappt. Gibt es auch als deutsche Version, würde ich keinem an die Hand geben. Dein Lieblingsspiel Rhapsody? Hast du schon mal gesehen? Ich überlege, was es ist. A Musical Adventure. Es ist ein Musical als Rollenspiel. Wo habe ich das denn hier? Hier bei dem Cover. Stelle, ihr wisst ja in Disney-Filmen, wie die Charaktere immer zwischendurch einfach mal anhalten, um zu singen. I know that you're out there and I'm waiting for you. Stellt euch das mal als Rollenspiel vor. Oh, nee. Von wem ist denn das? 40. Von Atlas. Ist von Atlas noch gewesen. Das gibt's auch auf, für den Nintendo DS mittlerweile. Auch ein sehr leichtfüßiges Spiel zwar, aber man muss schon Bock auf diese ganze Musical-Nummer haben. Das ist tatsächlich so eine klassische Geschichte von wegen Prinz und Prinzessin, die sich lieben, aber dann kommt irgendwie der böse Vasall und möchte nicht mehr. Und zwischendurch halten die einfach an und singen. Es gibt wenig Sachen, die ich wirklich auf Japanisch ganz oder was. Nee, in der Version auf Englisch, in Japanisch wahrscheinlich auf Japanisch. Ich habe es auch nicht weitergespielt. Ich habe es mir nur geholt, weil es war sehr selten gewesen. Eine Zeit lang hast du so bestimmt 150 Euro dafür ausgeben müssen. Das wirst du irgendwann neu aufgelegt und ich habe es für ein 20 mir dann nochmal nachgekauft, um falls ich mal die Gelüste bekomme. Musical, nee, ey. Da, wenn ich auch sowas wie Glee oder so höre, dann kriege ich schon echt. Also ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt gegen Musicals, aber da muss schon einiges zusammenkommen. Mehr schon ein Grusical. Lion King hier in Hamburg habe ich mal gesehen, fand ich ganz cool, aber... Es ist vielleicht nicht ganz das Genre ein Japaner-Rollenspiel, um das mit Musical zu verbinden. Soll ich mal eine sehr gaye Geschichte erzählen, wie ich mit Simon hier in Hamburg im Dirty Dancing Musical zu zweit war? Erzähl das war ja schon die gaye Geschichte. Das ist eigentlich schon die Pointe, ja. Und wirklich außer uns waren entweder es waren Familien da, Schwule... oder Pärchen, aber es gab keine, außer uns, keine zwei Hetero-Kumpels, die gesagt haben, komm, wir gehen ins Dirty Dancing Musical. Und sich auch noch gefreut haben drauf. Ja, das war ursprünglich, hatte ich das damals für meine damalige Freundin gekauft, aber bevor ich es einlösen konnte, sind wir auseinandergegangen und dann hatte ich halt zwei Karten und ich wusste, dass Simon ein großer Dirty Dancing Fan ist und dann dachte ich mir, warum soll man es denn jetzt... wegwerfen, dann gehen wir halt hin und gucken es uns an. Hast du ihn gerade geoutet oder ist das bekannt? Dass er Dirty Dancing Fan ist, ist bekannt. Wir wollten ja schon lange einen Audioflick zum Thema Dirty Dancing machen. Habt ihr den noch nicht gemacht? Nee, noch nicht. Steht noch Simon an. Spricht immer, irgendwann macht er den. Da muss alles stimmen. Da muss ich erst noch frische Kerzen kaufen. Will er dich hochheben wie Baby aus dem Wasser. Ja. Hieß doch Baby, glaube ich, dort im Film. Oh Mann. Mein Baby gehört zu mir. Ja. Nächstes Mal, wenn er anfängt, oh, du hast doch keine Ahnung von Videospielen. Der Patrick Swayze. Dann sagst du einfach nur, I had the time of my life. Nee, dann ist er zu erregt, das möchte ich nicht. Du lieber mit ihm das nur dann vorsingen, wenn er von dir abgewendet ist, ne? Ja. And stößt der Booty die Treppe runter. Wollen wir nicht die ganzen Sachen übergehen und dann wieder zu den bisschen mehr Highlights kommen, ja, wo man auch drüber reden kann und ja, nicht Sachen, die man nicht mal aussprechen kann? Ich nenne den Namen einfach und sage, es lohnt sich tatsächlich nicht. Blaze & Blade, knapp gewesen, lohnt sich nicht wirklich. Azure Dreams, ein Roguelike, nicht besonders gut auf der Playstation. Monster Seed, Pokémon in Scheiße. Kudelka, das erste Spiel mit dem Kampfsystem mit einer Abseitsfalle. Leider Shadow Hearts Nachfolger wesentlich besser. Genau. Shadow Madness, ich weiß nicht, was da passiert ist. Die westlichen Entwickler haben versucht, Final Fantasy zu machen und sind komplett dran gescheitert. Tolle Texte, der Rest eines der schlechtesten Spiele, die je gemacht wurden. Und Eternal Eyes ist so schlecht, dass ich gar nicht mich mehr daran erinnern kann, was da passiert ist. Alter, was hast du die denn gefunden? Von denen habe ich noch nie was gehört. Bis auf Kudelka und Azure Dreams. Ich habe mich schon irgendwann sehr intensiv darum bemüht, um zu gucken, was für interessantes Zeug es gibt. Und manches Zeug war tatsächlich nicht mehr besonders interessant. Ich habe hier nochmal die Sparte Action-Adventures eingefügt, die du jetzt nicht direkt per se unter klassisches Rollenspiel reinpacken würdest, weil die eben ein eher actionorientiertes Kampfsystem haben. Aber meine Ede hat jetzt zum Beispiel Castlevania Symphony of the Night angesprochen und es kann kein PlayStation 1 Rollenspiel-Cast sein, wo man das zumindest nicht einmal kurz zur Sprache bringt. Wir haben es schon öfters gesagt und hey, ich finde zwar, wenn man den direkten Vergleich mit dem Super Metroid macht, was natürlich sehr verwandte Spiele sind, das Spiel insgesamt besser, spricht aber nichts dagegen, dass Castlevania Symphony of the Night eins der Action-Adventure-Jump'n'Runs ist, die es je gegeben hat. Welches findest du besser? Ich finde Super Metroid besser. Ich auch. Aber Dingsen ist echt ziemlich dicht dran, aber es liegt an verschiedenen Sachen. Ja, ich finde Super Metroid besser, weil mir gefällt das Level-Design dort tatsächlich besser. Stimmt, weil ich finde, das wirkt so mehr aus einem Guss und dadurch, dass das Rollenspielelement bei Symphony of the Night drin ist, muss das natürlich alles ein bisschen freier gestaltet sein. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst, geh einfach ein bisschen aufleveln. Mhm. Ne, bei Super Metroid ist eben alles perfekt darauf eingerichtet, wie du tatsächlich dich dann dort... Ja, das stimmt schon. Es ist noch ein bisschen schmufer irgendwie Super Metroid, aber dafür hat halt Symphony of the Night dieses geile einerseits RPG-Element mit Aufleveln und zum anderen halt, dass du ständig irgendwelche Items und Waffen und Rüstungen findest, das ist halt irgendwie auch extrem motivierend. Rollenspiel, ne? Ja, aber ja, also von aber mir sind aus. Auf jeden Fall die besten Genre-Begründer. Ja, also ich habe ja auch jeden Castlevania oder Metroidvania Teil gezockt und ich könnte jede Woche einen zocken. Also leider wird ja der neue der neue wird ja jetzt wieder scheiße. Also es wird ja kein Metroidvania, das neue. Achso, du meinst auf dem 3DS oder? Ja, ja. Ich hab's schon gespielt auf der Gamescom kurz. Ich hab's auch gespielt. Es ist ja eher so Shadow of the Colossus. Nee, Quatsch. Wie heißt Castlevania Shadows? Lords of Shadows in 2,5D. Was ich auch besonders merkwürdig fand, Gegner dort, anstatt die einmal mit der Peitsche zu hauen, haben die so God of War mäßig, musst du die auf einmal anhaken und dann Quicktime-Events machen, das ist für mich nicht wirklich Castlevania. Das ist so ein des Teufels. Ey, aber Symphony of the Night, nicht umsonst, ich habe die eher langsamere PAL-Version hier, ich habe mir auch nochmal das Remake dann geholt für die PlayStation Portable von Rondo of Blood. Ist das, ne? Genau, aber da ist Castlevania Symphony of the Night komplett mit dazu. Dass du es auf der PSP dann dementsprechend spielen kannst. Ich hatte auch mal den Chefentwickler interviewt und mir die Dinger dann unterschreiben und auspeitschen lassen. Ist der mal mit dem Cowboy-Hut? Ja, der mit dem Cowboy-Hut und der Peitsche. Igarashi? Der Igarashi, ja. Der mittlerweile nach den Metroidvanias auf dem Gameboy, die dann qualitativ noch nah dran gewesen sind, aber nicht ganz so gut wie Symphony of the Night, ist er mittlerweile auch geschasst worden und mittlerweile machen ja Amis dann dort die Spiele. Lords of Shadow ist ja ohne ihn. Ja, das letzte, was er gemacht hat, war Harmony of Despair, glaube ich, dieses HD Action-Game für das und das habe ich dann bei Play in der Sendung mal drin gehabt. Das war schon schlimm genug, oder? Ja, ich habe es als, es war ja so der Crap der Woche bei uns damals gewesen, ja. Da habe ich dann auch dementsprechend mich doch echt negativ drüber ausgelassen. Andere Action-Adventures, Alundra. Habe ich beide mit. Oh, Alundra habe ich gespielt, den ersten Teil. Geil. Das war ja quasi von den Dingsleuten, Landstalker. Alundra machen, ist ne? Landstalker 3, könnte man fast sagen. Oh, schönes Cover auch, das japanische. Ja, ich habe die japanische Version von Mark hier gerade in der Hand. Meine US-Version ist hier auch irgendwo das noch Problem im Regal. Ist, der erste Teil, würde ich mal sagen, ist eines der wenigen Spiele, die ich... in einer Stufe, aber so an A Link to the Past ran sehen würde von dieser Echt? Art von Action-Adventure. So positiv habe ich das aber nicht mehr in Erinnerung. Wo ist es denn? Ja, es ist halt sau schwer. Es reißt dir den Arsch auf und steckt dir deine Eier rein. So hart ist das. Aber der zweite Teil ist echt shit. Der zweite Teil ist auch nicht mehr schön und der zweite ist mit Polygonoptik. Der erste ist echt geil. Ja, Alundra gibt es, glaube ich, auch beide auf dem PlayStation Network mittlerweile auch als US-Version im Deutschen, was ich sehr positiv empfinde. Und das erste ist eben von Leuten, die Landstalker damals gemacht haben, die von Sega sich abgespalten haben, von Climax und ich glaube Matrix Studios heißen die. Eins ihrer ersten Spiele gewesen und man merkt eben an jeden Ecken und Enden, der Hauptcharakter ist eigentlich derselbe wie bei Landstalker, heißt eben jetzt Alundra und du hast so eine Story gehabt, wo er so in die Träume von Leuten reingeht, auch alles sehr düster. Bisschen Soulblazer-mäßig. Bisschen Soulblazer-mäßig tolles Level-Design, sehr, sehr schwer. Ja, ist wirklich sehr, sehr schwer. Also wer meint, dass Zelda ihm viel, viel zu einfach ist, oder? Und auf diese Art von Spielen steht, der soll er mal reinschnuppern. Ja, wenn man heutzutage so propagiert, so erwachsenere Spiele, das ist tatsächlich wie so eine erwachsene Version von Zelda. Nicht nur eben, was den Stil und die Story angeht und die Musik, sondern eben auch das Level-Design. Und kann man sich echt dann geben. Alundra 2, ich glaube, wir haben es beide nur der Vollständigkeit halber mitgenommen. Das hat nicht mehr viel mit dem originalen Alundra zu tun. Ich glaube, das war ursprünglich auch mal ein anderes Spiel, was einfach den Namen dann draufgefropft bekommen hat. Ein 3D-Action-Adventure, wo ich aber nie lang genug dran geblieben bin, weil es mir einfach zu lahmarschig war. Fand ich einmal das und einmal der Stil, der bei Alundra noch so schön ist, der ist hier einfach dann dem neuen Technikkram gewichen und ist einfach nicht gut. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Braucht man auch nicht. Alandra 1 echt gut, Alandra 2 eher weniger. Diablo habe ich hier nochmal reingeschmissen. Es war die erste Version von Diablo, die ich gespielt habe auf der PlayStation 1. Als Singleplayer-RPG und ich glaube, du konntest auch zu zweit zumindest gleichzeitig mit zwei Controllern durch die Gänge stapfen. Es war natürlich nicht so gut wie die PC-Version, aber ich glaube, man konnte es immer noch gut spielen. Ich glaube, ich habe dem damals irgendwie so einen 70er gegeben oder sowas im persönlichen Webseiten-Wertungsfundus. Oh Gott, Diablo mit Gamepad, ist ja furchtbar. Boah, was war ich bin kein PC-Spieler damals gewesen. Es gab es immerhin, wollte ich nur mal der Vollständigkeit halber drin lassen. Das sieht man jetzt hier nicht, weil es nie offiziell rausgekommen ist, aber zuletzt ist Baldur's Gate für die PlayStation 1 geleakt. Die haben ein Baldur's Gate fast komplett für die PlayStation 1 gemacht, aber nie rausgebracht und die Version ist zuletzt geleakt vor ein paar Monaten. Das sind auch Sachen, wo man eher sagen würde, PC, klar, wenn du die Möglichkeit hast, dann da spielen. Doppelpack, Legacy of Kain und Soul Reaver sind natürlich auch, ja, speziell das erste Legacy of Kain war dann fast schon Legend of Zelda mit Vampiren. Es war auch mit so einer komischen, nicht Top-Down-Sicht, aber so ähnlich sah es aus. Ja, das erste hatte eine Top-Down-Sicht tatsächlich. Okay. Also so mit Render-Optik und wenn du dir vorstellst, wenn Link ein blutsaugender... Genau, Legacy of Kain, wenn Link so ein blutsaugender Vampir wäre, der herumläuft und dann zwischendurch immer dann so irgendwelche Drallenmagden oder Drallenmägde dann aussaugen muss, damit sein Blutlevel hochgehalten wird. Story-Schreiberin Amy Hennig, die Uncharted-Spiele mittlerweile schreibt, war die damals so das Soul Reaver-Universum begleitet und geschrieben hat. Und viele Leute setzen noch sehr viel auf die Story von dem Legacy of Kain und Soul Reaver spielen, dass die echt schön miteinander verwoben sind. Ich mochte das erste Legacy of Kain ganz gerne, war eben ein bisschen simpler vom Design, nicht ganz so gut wie Zelda und Alandra, hatte aber eben einen sehr eigenständigen Stil gehabt. Soul Reaver ist dann in die 3D-Perspektive gegangen und hatte dann fast schon Tomb Raider Anleihen gehabt. Was war denn das auf dem Dreamcaster-Spiel? Das war auch Soul Reaver auf dem Dreamcast. Also mit Raziel, dieser Zombie-Mumie, die dann diesen... Der Kiefer geklaut wurde. Der keinen Kiefer hatte, aber dadurch die Seelen der Gegner irgendwie reinholen konnte. Hatte ein paar sehr coole Features, dass du da in Echtzeit dann die Bauten dann verändern konntest, indem du durch die Dimensionen dann gesprungen bist. Und die Level-Architektur hat sich in Echtzeit verändert. Also sowas ist immer so Mindfuck-Kram. Irgendwie damit komme ich immer in den Dingsen nicht so gut klar, wenn jedes Level wirklich so ist, dass du das irgendwie musst hier was verändern. Deswegen auch so Portal. Ich habe Portal 1 auch durchgespielt, aber sowas ist mir immer zu stressig zum Denken. Ja, ich weiß nicht, ob man es heutzutage noch unbedingt so direkt spielen muss. Soul Reaver ist, glaube ich, hat sich noch einigermaßen gut gehalten. Legacy of Kain ein kleines bisschen weniger. Ich glaube, man spielt es auch mehr wegen der Story durch, wenn man da Bock auf das Universum dort hat. Aber da warten ja viele Leute drauf, dass da nochmal was passiert. Ne? Das ist ja eine von den Serien, wo die Leute auch meinen, dass jetzt irgendwie so mit der Grafik, mit den grafischen Möglichkeiten da was Neues kommen könnte. Ich glaube, die Lizenz müsste mittlerweile bei Square Enix oder so liegen, wenn ich mich nicht irre. Und zumindest die Eidos-Sparte von Square Enix, da mache ich mir nicht so wirklich Sorgen. Ne? Weil, ja, was so Deus Ex, Sleeping Dogs, Tomb Raider, was jetzt nochmal rauskommt und alles. Ja, Tomb Raider macht mir Sorgen, aber na gut. Strategie-RPGs habe ich hier noch reingeworfen. Über das Beste haben wir längst gequatscht. Final Fantasy Tactics, aber natürlich gibt es da noch einige mehr. Was ich tatsächlich aktuell gespielt habe, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber Ark the Lad, die Ark the Lad Collection, hat das jemand von euch mal ein bisschen näher sich angeguckt? Eigentlich habe ich das auch schon mal gespielt. Habe ich doch auch irgendwo gespielt, einen Teil. Ist das nicht auch wieder von den Shining-Leuten? Nein, aber es wirkt tatsächlich ein bisschen wie Shining Force und das sind die Spiele, die ich am ehesten mit Shining Force vergleichen würde. Shining Force gegenüber anderen Strategie-RPGs hat ja diese wirklich klassischen Rollenspielelemente, dass du in der Stadt herumläufst und dann mit Leuten redest und Items im Laden kaufst und da richtig dann die Story vorantreibst. Das ist eine der wenigen Strategie-RPG-Serien, die dieses Herumlaufen und durch Städte gehen auch noch erhalten hat und nicht auf Menüs dann umgelegt hat. Es gibt drei Teile. Der erste auf der PlayStation 1 ist nicht besonders gut. Das war auch eins der sehr, sehr frühen PlayStation-Rollenspiele gewesen. Kurz, so knapp 8 bis 10 Stunden lang und wirklich eher simpel vom Kampfsystem her. Man muss sich vorstellen, es ist wie Shining Force, aber wenn es nicht diese großen Duelle auf dem anderen Schirm gäbe. Du gehst einfach zum Gegner hin, drückst den Knopf, der haut zu. Das war's. Ne? Dann gibt es eine kurze Animation und fertig war's. Und es gibt leider inhaltlich, was das Gameplay angeht, nicht so viel aufwendiges Zeug. Es gibt keinerlei Assists, es gibt nicht besonders viel, was du in Terrain-Effekts, dass du, je nachdem, wo der Untergrund ist, dass da was anderes passieren kann. erste Teil relativ simpel, der zweite ist der beste der Serie, sehr umfangreich, teilweise 50, 60 Stunden, die du spielen kannst, schön verwobene Story, mehr Aufwand reingetan, schöne Grafik. Der dritte ist leider wieder schlechter geworden. Zweiter hat ein tolles Jobsystem gehabt, wo du sehr viele Nebenjobs gegenüber der eigentlichen Story machen kannst und du bist so ein Kopfgeldjäger und kannst dann so Monster einfangen oder Diebe oder irgendwelche, was weiß ich, vermissten Kinder finden. Sieht ganz geil aus. Ich gucke hier gerade mal so in dieses Büchlein da rein. Ich kann dir gerne später oder irgendwann mal ein paar Sachen davon zeigen. Ich habe es auf der PlayStation 3, kann man auch für 3-4 Euro dann pro Teil im PlayStation Network kaufen. Kann man nochmal spielen. Ich habe echt, was weiß ich, glaube 20 Stunden in den letzten Wochen gespielt bei Arkham Knight 2, weil einfach, es flutscht so schön dahin. Mhm. Man kann auch echt wieder immer mehr da richtig investieren. Falls du irgendwann mal Zeit hast, kannst du da gerne nachgucken. Wenn sich jemand kaufen würde, in den USA gab es eine Box mit 3 Spielen, die recht teuer gewesen ist. Ich glaube, mein teuerstes Spiel mit 99 Euro damals schon in den Euro-Zeiten oder 200 Mark, weil es ja eben so eine große Box war. Du kriegst ja aber mittlerweile eben 3-4 Euro pro Spiel im PlayStation Network. Hier steht sogar drauf vor Amazing RPGs. Es sind 3 Amazing RPGs. Es ist noch eine Bonus-Disc mit dabei, die heißt Axelet 2 Monster Tournament. Du kannst deinen Spielstand aus einem der Axelets importieren und dort Monster in einer Arena gegeneinander kämpfen lassen. Also ein bisschen frech dann dafür. Ist ein bisschen frech tatsächlich. Als Beipack zu einer großen Collection ist es okay. Selber zum Kaufen würde ich es echt nicht machen. 2er kann ich echt empfehlen, immer noch. Tactics Ogre haben wir vorhin gesprochen bei Final Fantasy Tactics, der inoffizielle Vorgänger. Selten auf der PlayStation 1. Die wesentlich bessere Version gibt es auch auf der PSP. Mit lauter Updates und neue Übersetzungen. Und wer schon immer ein richtiges Final Fantasy Tactics 2 haben wollte, das alles, was die Gameboy-Teile und DS-Teile nicht gewesen sind, das ist eher der legitime Kompagnon zu Final Fantasy Tactics. Das ist ein echt tolles Spiel und ich glaube, storymäßig teilweise sogar noch stärker als Final Fantasy Tactics selber. Katia, The World of Fate, habe ich nicht allzu lange gespielt, habe ich mir auch aus der Vollständigkeit halber in die Sammlung reingetan. Basiert auf Karten, so wie der Name es sagt, und hatte Art-Design von Yoshitaka Amano. Also dem Final Fantasy Typen. Das war, glaube ich, das herausstechende. Sayuki Journey West war auch Strategie-RPG, gemischt mit der Son Goku-Geschichte. Also Journey to the West, dass du den Affenkönig Son Goku spielst und das als isometrische Strategie-RPG. Gibt es als PlayStation Network-Fassung in den USA. Lohnt sich, ja, es ist okay. Es ist nicht allzu was Besonderes. Hoshigami Ruling Blue Earth, noch eins aus der ganzen Serie dort. Ziemlich beschissen. Haben sich viele, glaube ich, geholt in Ermangelung eines guten Final Fantasy Tactics auf der PlayStation, aber es sieht nach Final Fantasy Tactics aus, spielt sich aber sehr träge und die Story ist auch nicht besonders gut. Vandal Hearts 2, so gut ich den ersten Teil finde, ich mag Vandal Hearts 2 nicht. Besonders das Artwork ist schlechter geworden und es hat eine Sache eingeführt ins Strategierollenspiel, die ich bis heute nirgendwo anders gesehen habe und auch zu Recht nirgendwo anders gesehen habe. Simultanes Ziehen. Du hast nicht mehr die Abwechslung gehabt zwischen du machst deine Runde und der Gegner macht seine Züge, sondern wenn du deinen Charakter bewegst, bewegt der Computer automatisch einen Charakter selber mit. Aber das ist doch ein typisches hier Dungeon-Crawler-Ding, so wie bei Pokémon Mystery Dungeon. Ein bisschen, aber stell dir einmal vor, du stehst deinem Gegner gegenüber und sagst, okay, jetzt gehe ich 2 Felder nach vorne und hau ihm auf die Backen. Und er ist weg. Währenddessen geht der aber auch 2 Felder nach vorne und ihr haut beide in die Luft. Ne? Und zudem ergibt sich leider sehr, sehr viel. Du musst antizipieren, wo würde der Gegner hingehen und dann in die Luft schlagen, mit Hoffnung, dass der Gegner in deinen Schlag reinläuft. Und das ist so ein Feature, mit dem ich tatsächlich nicht besonders warm geworden bin. Besser war schon Vanguard Bandits, auch vom Working Designs übersetzt. Der japanische Spieler hieß Epica Stella, glaube ich, im Original. Eigentlich nur gekauft, weil es gab die Luna 2 Demo damit dazu. Und es war tatsächlich so eine 8-Stunden-Demo-Version, wo du da den Spielstand nachher übernehmen konntest bei der richtigen Luna 2-Fassung. Ist ein paar Monate vorher rausgekommen und habe ich deswegen einfach nur gekauft. Spiel selber war aber auch ganz nett. Hier beginnt jetzt deine Domäne, Marc. Geht so. Also nein, ich habe einfach ein paar Titel reingeworfen. Natürlich hast du dann wesentlich andere Erfahrungen und andere Titel, die dir eher am Herzen liegen. Das sind einfach die Sachen, die mir eingefallen sind, die ich jetzt als Japano-Sachen kenne, die es nicht in den USA oder in Europa gegeben hat. Racing Lagoon habe ich im Rennspiel-Podcast ein bisschen was drüber gesagt. Mhm. Squaresoft, Mischung aus Rennspiel und Rollenspiel. Ja, ganz komisch. Also da heizt man ja auch auf so einer Karte rum, auf so einer Übersichtskarte. Ja, Random Encounters an der Ampel. Genau, und dann fährst du halt ein Rennen gegen die anderen Typen. Sehr, sehr merkwürdige Sache. Ja, wie so ein Nachtrennen bei Gran Turismo hat es sich dann angefühlt. Ne? Und dann je nachdem, ob du das Rennen gewonnen hast, gab es Experience Points. Aber sah damals, als man die ersten Bilder gesehen hat, dachte ich so, hu, das ist ja mal was ganz, ganz anderes. Und dann sind sie wieder an mir vorbeigegangen und irgendwann mal so halb gar nachgeholt. Lustige Sache, weil ich auch die Pocket Station mitgebracht habe. Das Spiel unterstützt die Pocket Station. Das ist so dieses... sowas wie eine Memory Card halt noch mit einem Tamagotchi-Dingsen drin, wo dann Minispiele runtergeladen werden können aus den Spielen. Und die Pocket Station unterstützt nämlich auch die japanische Version von Final Fantasy VIII. Da kannst du dann Chocobo World wäre es dann gewesen, genau. Wo du dann Sachen damit sammeln kannst. Ja, es gibt nicht allzu viele Spiele, die Pocket Station tatsächlich unterstützen. Nee, das ist ungefähr so ein super Peripherie-Flop wieder von Sony gewesen. Ja, naja, damals in Antwort, du hast auch noch nie benutzt, ne? Noch der Batteriestreifen ist noch drin. Kann man immer reinstecken, dann nur die Batterie zu schonen. Ja, wenn es wie beim Dreamcast ist, und das war ja quasi auch nur eine Antwort auf die Dreamcast VMU, ja. Dann ist die Batterie eh nach 2 Tagen leer und das Scheißding pfeift jedes Mal, wenn du das Gerät einschalten willst. Ja, deswegen, da muss ich auch mal gucken, wie ich da die Batterie auswechsle. Popolo Croix oder Popolo Croix? Es heißt tatsächlich Popolo Croix. Ich habe die, hab die Version für die PSP. In Japan ist es nur auf PlayStation rausgekommen. In Europa dann eher eines der Launch-PSP-RPGs oder zum Launch-Bereich. Ist ein nettes Spiel, erinnert mich an Breath of Fire 3 vom Stil her. Um so einen kleinen Prinzen in einem Dorf, der auf dem Mond fliegt. Manga-basiert ist das. Ist es Manga-basiert? Ja. Es hat auch ein bisschen sowas Ghibli-isches. Hat es wirklich. Aber habe ich auch ganz, ganz oft gesehen, aber dann die Spiele irgendwie nie gekauft. Aber mein absolutes Lieblingsspiel und Lieblingsrollenspiel würde ich auch fast eigentlich schon sagen, obwohl es nicht so ganz funktioniert. Aber ich glaube, wenn man im Internet danach googelt, wird man sehen, dass das Spiel eine ziemlich große Fanbase hat. Und zwar Moon RPG Remix Adventure. Ich bin ja so scharf auf dieses Spiel, aber ich kann es nicht spielen. Es ist so unfassbar gut, weil es so unfassbar anders ist als alle anderen Rollenspiele, die man jemals gespielt hat. Und zwar ist es von Love... Ich reiß es einfach auf. Kannst du aufmachen. Das ist von Lovedelic, die auch LOL, Lack of Love gemacht haben und später aus denen wurde Skip, die Gift Pia und Captain Rainbow gemacht haben. Wer kennt sie nicht? Das sind schon sehr, sehr Nischenleute, aber ich glaube, ich habe ein Spiel von denen hier irgendwo noch rumstehen. Ich würde eher sagen, dass das in deiner DS-Dings steht. Du hast auch Tingles, Ruby, Rupi, Ruby. Achso, ist das auch von denen? Ja, Tingles? Das ist von einem von den Split-Firmen nachher. Ja, Tulip. Tulip habe ich hier. Tulip, sehr gut. Das Kuss-Adventure. Ja. Das ist krass. Um dich gut zu fühlen, musst du in einem kleinen Dorf herumlaufen und Leute küssen. Also eigentlich sind alle Spiele recht ähnlich von denen. Das Spiel, was am ehesten einen in die... Sollen wir für die Sendung mal für irgendwas benutzen übrigens. Was einen am ehesten irgendwie so in die Gedanken kommt, wenn man an Moon denkt, würde ich mal sagen, ist Earthbound. Ja, schon, von dem, was ich gesehen habe zumindest. Ja, ist ein bisschen so wie Mother, weil es halt anders ist. Und zwar, wenn ich mal ganz kurz so erzählen kann, wie es funktioniert. Also das Spiel hat mehrere Meta-Ebenen. Fängt damit an, dass ein kleiner Junge vor seiner Game-Station sitzt und gerade ein Rollenspiel spielt. Und er spielt halt die ganze Zeit schon ziemlich weit und ist halt findet den Helden total super. Und der Spieler schlüpft dann praktisch in den Fernseher rein und du spielst das Rollenspiel, was er spielt, was halt echt eine miese 8 oder 16-Bit-Grafik hat. Und du spielst das und rennst da als Held rum, ein paar Stunden irgendwie und schnetzelst da rum und machst alles, was man im Rollenspiel so macht. Und spielst es dann auch durch, praktisch schaffst es durchzuspielen, oder nee, du bist kurz davor, das durchzuspielen. Dann wechselt das Spiel wieder zurück in den Hauptcharakter. Und bevor er das Spiel beenden kann, sagt seine Mutter, er soll ins Bett gehen und schlafen. So, dann legt er sich hin und schläft. Der Fernseher geht aber wie von Geisterhand an und zieht ihn in diese Welt hinein. Poltergeist lässt grüßen. Und jetzt beginnt eigentlich das Krumme. Er landet sozusagen jetzt in Fake Moon. Und der Held, den er die ganze Zeit immer gespielt hat, das ist eigentlich der Bösewicht im Spiel. Der macht nämlich das, was wir in anderen Spielen auch schon mal bemängelt haben. Der rennt durch die Gegend, schnetzelt irgendwelche Leute einfach um, geht in fremde Häuser, zerkloppt alles, klaut den Leuten das Geld und so. Und ist eigentlich der Bösewicht da drin. Und du startest das Spiel, also in das Spiel reingezogen wirst, bist du nur eine Stimme. Also die Leute können dich hören, aber die können dich nicht wahrnehmen. Und erst wenn du was Gutes getan hast, kriegst du praktisch von einer alten Frau, deren Hund oder deren die Seele des Hundes befreist du sozusagen und kriegst dadurch Klamotten und hast dann die Erscheinung, dass du auch mit Leuten interagieren kannst. Das Spiel hat kein Kampfsystem. Das heißt, es gibt keine Kämpfe, sondern wie bei den anderen Lovedelic-Spielen musst du Seelen von Toten, die der Bösewicht oder der Held, der vermeintliche Held, geschnetzelt hat, musst du wieder zu ihrem Körper, oder sowas. Körper sozusagen zurückbringen, um dann den Wunsch zu erfüllen. Also eigentlich geht es so ähnlich wie bei Tulip und allen anderen Love Delic-Spielen darum, Liebe zu verbreiten. Also du musst irgendwie was Gutes tun für Menschen und ihre verlorenen Seelen wiederfinden. Und es ist unglaublich witzig, weil es halt ganz, ganz anders ist, nicht linear und wirklich am ehesten vergleichbar mit Mother. Man kann sich das nicht vorstellen, weil diese verschiedenen Ebenen so geil miteinander verwoben sind. Super, super lustig. Leider nie übersetzt worden. Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich eine kleine Übersetzung. Die sind dabei. Die sind dabei, aber sind auch schon längere Zeit dabei. Aber es ist ein bisschen, es wird wieder ein bisschen wie bei mir und Police Notes sein, ne? Wo du dann alle paar Monate mal guckst, wie weit sind die jetzt schon, und irgendwann 2019 also dann, ich kann dir nur sagen, wenn du, ich glaube, Captain Rainbow ist das und Giftpier sind die, die am ehesten, glaube ich, jetzt fertig werden. Guck dir die auf jeden Fall mal an, weil alleine schon dieser Stil, also man wirklich diese Welten, wie die ineinander übergreifen, dass man nachher, also diese, was ich eben erzählt habe, diese 16-Bit-Welt, die er spielt oder die man am Anfang spielt, genau in dieselbe Welt kommst du nachher rein, nur dann sieht sie halt besser aus. Es ist so unglaublich gut gemacht und so liebevoll und so viele witzige Anspielungen. Also wenn man sagt, dass Earthbound eigentlich dieses Rollenspielgenre so auf die Schippe nimmt, auf eine gute Art, dann treibt dieses Spiel das noch sehr, sehr viel weiter, weil es halt wirklich... Ich finde bei Moby Games gar nichts dazu. Ich brauche mehr Moon Remix? Moon Remix RPG oder so heißt es, ne? Moon Remix RPG, es gibt, glaube ich, auch einen guten Artikel bei Hardcore Gaming 101. Das sind auch die... Die immer sehr, sehr aufwendig, um solche Sachen dann drumherum schreiben. Also, wie gesagt, das ist so ein. Das ist natürlich immer doof, wenn man jetzt irgendwie davon rumschwemmt nach dem Motto, so, ha, ich spiele irgendwas Cooles, was ihr alle nicht kennt und so. Aber das ist wirklich unglaublich gut. Und da wir auch Mother schon sehr, sehr gelobt haben als Spiel, kann ich das wirklich wenigstens aber mal Videos angucken. Das bringt ja nichts, wenn man kein Japanisch kann. Ja, deswegen, also Fan-Übersetzung muss man mal gucken, wann die fertig wird. Das sieht auf jeden Fall nett aus, so von den Bildern. Ja, so ein bisschen erinnert mich die Grafik an Day of the Tentacle tatsächlich. Ja, aus der schrägen PlayStation 1-Ära dort gewesen. Und ich glaube, der Earthbound-Vergleich ist auch ganz gut in diesem, wenn ich was über Moon höre, ist es eben ähnlich wie beim Phantom bei Earthbound. Es gibt zwar eine sehr kleine Anzahl an Fans, aber die sind auch sehr, sehr vokal, einfach weil die so überzeugt sind davon. Und wenn ich jemanden über Moon was sagen oder schreiben oder lesen höre, nein, wenn ich was jemanden was sagen höre oder darüber was lese, so ergibt das Sinn, dann ist es immer sehr, sehr enthusiastisch und es hat bei mir auch tatsächlich das Feuer geweckt und schade, dass ich es eben noch nicht spielen kann, aber genau das ist die Kragenweite von Sachen, die selbst mich als ausgelutschten Japaner-Rollenspieler, der eben alle Konventionen schon kennt und sehr, sehr viel schon gespielt hat, echt wieder von dem Ofen hervorlocken könnte. Ja, das sind auch die Sachen, die dann wirklich, überleg mal, das ist ein PS1-Spiel so und das haben die Leute nie so richtig... Der Typ hat noch Eternal Sonata gemacht übrigens. Der Executive Producer. Mein Beileid. Aber produced wahrscheinlich dann. Ja, nee, aber die Love Delic-Typen sind halt echt, also was die für krasse Sachen rausgehauen und dann später Skip, die nehmen auch echt kein Blatt vom Mund. Also wie gesagt, Captain Rainbow ist auch so ein Fall, wo einfach mal hart über irgendwelche Nintendo-Charaktere Sachen verbreitet werden und. Da ist so, Birdo wurde offiziell als schwul geoutet dort. Nee, das ist mit dem Dildo ist das. Ach, Birdo hat ein Dildo. Und Little Mac ist fett geworden und muss sich jetzt dann was abstrampeln auf der Insel. Und der hier aus Mario Golf, der kratzt sich die ganze Zeit am Sack und rennt da rum und aber es ist echt sehr, sehr geil. Also das macht das mal an. Also der Anfang ist auch schon super. Warum nicht? Wir haben es gerade hier kurz reingeschmissen. Love Delic. Love Delic. Ich gehe mal kurz aus der Sichtlinie. Push Start. Das ist natürlich jetzt auf so neuartigen LCD-Screens. Ja, ich habe gerade meine alte PlayStation 1 hier angeschlossen und das SCART-Kabel sieht leider nicht allzu berauschend aus. Habe ich gerade meine Memory Card formatiert oder was sagt ihr? Nee, du kannst ja, aber der Dingsen ist ja auch... Oh. Das untere, mach mal ohne Save. Ich muss noch Kreis drücken, weil es ist hier japanisch. Aber ich glaube, unter den... Der Stil ist jetzt auch... Ja, unter den japanisch exklusiven Sachen ist es aber auch so mit der Gral schon unter den Rollenspielen, was es angeht. Weil war auch ganz schön teuer, muss ich mal sagen. Also wenn man sonst mal denkt, man kriegt ziemlich viele japanische Sachen gerade irgendwie hinterhergeworfen. Jetzt beginnt praktisch das Spiel nochmal. Das ist das gleiche Spiel oder die 2D-Fassung davon? Jetzt fängt praktisch die 2D-Fassung an, die du spielst auf dem Bildschirm. Ist ja super. Und die Musik ist auch geil. Am Anfang ist sie halt noch so 8-Bit, 16-Bit mäßig und nachher wechselt die dann halt. Also wie gesagt, dasselbe, was man jetzt spielt. Und ich finde das schön, dass es halt diese Geschichte, was man halt wirklich auch selber in Rollenspielen immer erlebt. Du haust da einfach alles zu Brei und so weiter und hast gar nichts irgendwie zu befürchten. Und dass es hier dann so einfach konterkariert wird. Erinnere mich ein bisschen an hier Retro Game Challenge auf dem DS. Ja. Also ich bin auch großer Fan von hier Game Center CX mit Arino, der so quasi Let's Plays erfunden hat in Japan. Ja. Großartig, so ein Mann mittleren Alters, der einfach sich hinsetzt und dann 24 Stunden lang an Ninja Gaiden kloppt. Und die haben auch so ein Retro-Spiel gemacht, wo da auch kleine Kinder vom Fernseher sich die fake alte 2D-Spiele spielen. Shooter und sowas, Puzzlespiele. Ja, ich sehe schon, der Stil, also das, darauf habe ich echt richtig Bock auf sowas, einfach weil ich mich mit dem Genre so gut auskenne, ne, dass ich einfach gern mal Schindluder damit einfach erleben will. Also das wäre auf jeden Fall, wie gesagt, ach man, warum verpasst man denn guck, sowas? Siehst du das jetzt? Das hat auch diesen typischen Final Fantasy. Ja, genauso aus wie Final Fantasy. Hat auch das mit den Buchstaben irgendwie eingeben, alles. Ich habe mich jetzt irgendwas genannt. Ah, hast du dich genannt? Habe ich mich A genannt? Ja, ja, genau. Ach, der klassische Dragon. Jetzt bist du der Held halt. Das klassische Dragon Fest geht zum König. Und der König hat auch einen Rauschebart. Und nachher siehst du halt die ganzen Sachen nochmal, wie die dann richtig aussehen in der Welt drin, in Fake Moon. Das ist auch ein älterer, ein tolles Kreuz als Visier. Allein schon die Idee, weißt du, du spielst zuerst diese. Genau wie Dragon Quest tatsächlich. Du spielst wirklich dieses Spiel zuerst, da ist auch der Hund. Das ist jetzt ein bisschen Fantasy-Star. Ja, genau, das ist jetzt das Geile, weil der Hund, den siehst du jetzt als Bestie und du killst ihn als Charakter sozusagen. Und wenn du ins Spiel reinkommst, ist der Hund halt tot und die Oma, der Hund gehört, die ist halt total traurig, dass ihr Hund getötet wurde von dem bösen Ritter. Und wenn du ihr dann die Seele von dem Hund gibst, dann kriegst du erst deine Gestalt wieder. Also du musst praktisch aufräumen, nachdem was der Ritter alles verbrochen hat in dem Spiel. Das ist schon also wenn sehr da gut. Eine englische Version rauskommt, die würde ich auf jeden Fall mal zocken wollen. Ja, da kann man auch sagen, auch unabhängig, auch wenn die Spiele schon natürlich verjährt sind und man heutzutage ein anderes Niveau sind, das ist das Zeug, was mich tatsächlich nochmal hervorlockt und wo ich dann mich dann nochmal dran setze. Sowas würde für mich auch sehr gut als Handheld-Spiel funktionieren. Absolut. Ja. Oh, ich muss wahrscheinlich noch mit 1000 Leuten. Ja, dann, ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Wie gesagt, du musst das Spiel dieses hier erst durchspielen, damit dann praktisch erst das eigentliche Spiel passiert. Ja. Aber es ist halt lustig, weil ich wusste es am Anfang nicht. Ich habe dann angefangen zu spielen und dachte so, merkwürdig, das ist jetzt aber eine komische Sache. Wieso spiele ich denn hier ein Spiel im Spiel drin? Und erst dann, als dieser Twist praktisch kommt, so okay, was macht der Ritter eigentlich in dem Spiel? Da wird es erst richtig interessant. Und dann diese verschiedenen Ebenen, wie die miteinander nachher verwoben sind, einfach grandios, wirklich. Apropos Übersetzungen selber, ich habe da auch noch mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert, weil man kennt die ja eher vom Super Nintendo, dass sich sehr viele Leute dahingesetzt haben und alles von Front Mission über Tales of Phantasia und sowas dann übersetzt haben. Auf der PlayStation 1 gibt es leider nicht so viele private Übersetzungen, aber dafür ein paar recht interessante, wo man das japanische Spiel selber patchen kann und dann entsprechend auf Englisch spielt. Tales of Phantasia hast du angesprochen, die, ich glaube, mit beste Version existiert auf der PlayStation 1, die auf jeden Fall aufwendiger ist als die auf dem Game Boy Advance, die hier rausgekommen ist. Zuletzt habe ich gesehen, es gibt tatsächlich Langrisser 4 als US-Version. Kennt man ja vielleicht als Warsong noch vom Mega Drive her. Ah. Das ist ein schönes Spiel, ja. Ne? Eines der besten, finde ich, eines der besten Strategiespiele für Konsolen, die erschienen sind. Und davon gab es noch eine Handvoll Versionen auf dem Saturn, glaube ich, primär. Und der vierte Teil auf der PlayStation 1 wurde tatsächlich dann auch privat übersetzt, dass man es jetzt hierzulande spielen kann. Sehr gut. Kann da was? Ich weiß nicht, ich habe bisher nur kurz reingeschaut, aber ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, mich da nochmal drin zu ergeben. Wenn ich jetzt nicht gerade an Ark the Lad dran wäre, strategiemäßig, ich möchte das nicht zu sehr mixen. Irgendwo hier in dem Haufen liegt es wahrscheinlich jetzt mittlerweile hier rum, aber klar, kein Rollenspiel per se direkt, aber Police Nauts als sehr, sehr bekannte US-Übersetzung, die auf natürlich, du hast die Japaner-Version? Achso, ist das deine oder meine? Weil ich hab genau die auch. Bei mir fehlt ein Aufkleber, glaube ich. Okay, guck mal nach. Ja. Okay, das ist dann deine. Ich glaube, ich habe die Aufkleber überhaupt nicht. Ist aber auch irgendwann. Das wäre ein guter Tausch gewesen. Ist, ja, hat man nochmal upgegradet. Police Notes, der Nachfolger von Snatcher, dem großartigen Grafik-Adventure von Hideo Kojima. Lethal Weapon in Space als Japano-Grafik-Adventure. Nicht ganz so gut wie Snatcher, fand ich persönlich, aber trotzdem noch relativ nah dran. Als die Übersetzung rausgekommen ist, mir die Japan-Version gleich geholt und durchgespielt auf der PSP. Einige nervige Sequenzen hatten wir im Japano-Adventure-Cast schon mal ein bisschen ausgeführt. Also die Bombenentschärfung muss ich nicht nochmal machen, für mein Gefühl. Aber Ede, wenn ich das irgendwo nochmal hier dann die Version dann finde, dann ich gebe es dir nochmal rüber. Du musst dir auf jeden Fall das mal angucken. Wir können das auch gerne mal für.de oder für Rocket Beans oder so, können wir gerne mal so ein ausgegraben oder mal so ein Knaller durchgenommen oder wie auch immer es heißt. Wir setzen uns hin und zocken einfach mal so. Schwierig, wenn man so viel lesen muss, ist das, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, obwohl Police Notes hat zum Beispiel Sprachausgabe eigentlich fast nur. Hm? Sehr, sehr viel. Können wir uns ja nochmal überlegen, was man da machen kann. Und ich denke, dadurch, dass es speziell Spiele und Genres sind, die es in unseren Augen wert wären, da nochmal gezeigt zu werden, aber nicht viele Leute die kennen, macht es durchaus sehr viel Sinn, da nochmal irgendwas in Angriff zu nehmen. Police Notes, Persona 2 Innocent Sin haben wir gequatscht, Tales of Phantasia auch. Ja, übersetzungsmäßig gab es außerdem nicht mehr besonders viel. Ich hätte mich sehr gefreut über Übersetzungen von Genzo Suiko Gaiden 1 und 2. Das sind Text-Adventures, die die Geschichte zwischen Suikoden 2 und Suikoden 3 auf der PlayStation 2 dann ausfüllen und erzählen. Sowas wie bei Chrono Trigger? Ein bisschen, ja. Radical Dreamers hieß das auf, als quasi Bindeglied oder Alternativstory zu Chrono Cross, die damals gekommen ist. Das sind zwei Text-Adventures, die nur in Japan rausgekommen sind, die Charaktere, die später bei Suikoden 3 aufgetaucht sind, nochmal näher beleuchten, weil zwischen Suikoden 2 und 3 liegen, glaube ich, so 15 Jahre ungefähr oder 15 bis 20 Jahre und ich bin speziell ein Fan von dieser ganzen Mythologie, die dort stattfindet und war bitterlich enttäuscht später von Suikoden 3, weil das in eine Richtung gegangen ist, die mir nicht gefallen hat. Die beiden hätte ich nochmal gespielt, weil die gezeigt haben, was die Charaktere, die ich in Teil 2 gemocht habe, was mit denen passiert ist und ein reines japanisches Text-Adventure bringt mir leider nicht persönlich viel Popolocro ist, muss man sagen. Ja, ich will es immer französisch aussprechen, ich weiß auch, nicht. Es verlangt danach. Popolocro. Moon, Langless of Fear, Growlancer auch Echtzeit, ja, es ist schon Echtzeitstrategie, nee, es ist so gemischt rundenbasiert und Echtzeitstrategie. Es gibt auf der PS2 mehrere Teile, Growlancer Generations, schwieriges Wort, Growlancer Generations, Growlancer, wie heißt es? Of Heritage of War, glaube ich, ist das andere. Das sind so wirklich Mischungen aus Echtzeit und rundbasierter Strategie, die von beiden Elementen drin haben. Es gibt zuletzt ein Remake von Teil 4 auf der PSP, was hierzulande über das PlayStation Network rausgekommen ist, Wayfarer of Time. Der erste Teil war einer der Gründe, warum Working Designs eingegangen ist seinerzeit. Die wollten das übersetzen und Sony hat denen keine Lizenz erteilt, weil die damals zur PlayStation 2-Ära keine PlayStation 1-Spiele mehr rausbringen durften. Sagen, wir können dann langsam in Ruhe zum Ende kommen. Wir haben eh viel länger drumherum gequatscht und gelabert, als wir eigentlich machen wollten. Aber man sieht auch, ich will mich jetzt nicht dafür entschuldigen, aber bei dem Thema bin ich natürlich auch umso enthusiastischer und einfach redseliger, weil das ist immer noch, trotz der ganzen Zeit, die vergangen ist, das ist mein Genre. Wenn es das in der Form nicht gegeben hätte, ich glaube, ich wäre nie so richtig groß Videospielfan geworden, wenn ich mich nie dahin... Aber nachher wärst du Halo-Fan oder so geworden. Gott, oh oder Gott. So irgendwas. Würde ich jetzt schon in der Line für Call of Duty stehen. Oder, oder womöglich mir noch eine Wii U kaufen. Das Alter. Machst du doch ohnehin, oder? Nee. Wozu? Wozu brauche ich eine Wii U tatsächlich? Ich überlege gerade. Was dir bitte denn da, was ich haben will? Gar nichts, ne? Nicht mal ein Wave Race, nicht mal ein F-Zero. Ein F-Zero ist drin in Nintendo Land. Ja, ich hab's gesehen, ja, so Billo-Version von dem F-Zero bei Nintendo Land. Also die Wii U, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber Tenuland ist nicht so schlecht, die nee. Interessiert mich so. Aber echt auch mit so viel Abstand, klar, es ist auch viel Nostalgie dabei, die dazu gehört, und für mich gehört es eindeutig immer dazu, weil ich habe schon gesagt, für mich ist das wie so eine Art Fotoalbum, durch das ich durchgucken kann, speziell die PlayStation 1-Ära, das ist für mich die liebste Rollenspiel- und auch Gameplay-Ära. Mehr als das Super Nintendo, das hätte ich nicht gedacht. Es ist knapp. Ne? Ich liebe das Super Nintendo auch, aber bei mir hat es einfach dort den Siedepunkt erreicht. Ne? Also wenn ich die wirklich so meine Top 5 Spiele Super NES Rollenspiele und Top 5 Dings gut, es könnte natürlich sein, dass da ein bisschen das hin und her, aber alleine schon durch so eine Sachen wie Final Fantasy 6 und so, da muss ja. Ich will nicht die Top-Sachen gegeneinander dagegen stellen, aber ich finde einfach, das Fundament war wesentlich breiter. Das ist auch ein fieser Vergleich, man muss einfach mal sagen, dass PlayStation-mäßig viel mehr einfach auch noch erschienen ist als für Super NES. Das heißt, also man müsste dann eigentlich irgendwie einen Quotient finden oder so, der das gerechter macht, dann ist Super Nintendo natürlich schon ganz weit oben. Aber ich glaube, insgesamt habe ich auch mehr Rollenspiele auch einfach auf der PlayStation gezockt. Hatte natürlich, war auch älter, hatte mehr Geld, mehr Zeit. Das kam ja so raus, wo ich auch gerade Abi gemacht habe. Und ja, aber wenn man so bedenkt, so, was eigentlich so die Genre und bestimmte Game-Mechaniken Begründer waren, und nachher wurde es dann einfach nur schöner gemacht, so wie es bei vielen anderen Genres auch ist. So. Weißt du, ich meine, stell dir mal bitte jetzt so eins von den Final Fantasy-Spielen vor, von den neuen, komplett ohne Rendersequenzen. So. Was bleibt da noch übrig? Und wenn man dann nur auf das Kampfsystem gehen würde oder so, dann würde man, glaube ich, sagen, 20 so, Minuten Gameplay. Ja, sehr gut. Du meinst 20 Minuten Gameplay gestreckt auf 80 Stunden, was sich dann immer wieder wiederholt. Ja, ey, man kann das natürlich nicht nach rationalen Sachen dann wirklich begründen, kann, aber ich würde auch niemanden auf ein Schienbein treten, der mir sagt, auf dem Super Nintendo gefühlen mir Rollenspiele besser. Das ist auch wieder Jammern auf hohem Niveau bei beiden Sachen hier. Ja, für mich persönlich hat es dort den Siedepunkt erreicht und dadurch, dass ich eben dem Rollenspiel dann auch weiterhin treu geblieben bin und nach meiner Studienzeit dann auch zum Beispiel eher nachmittags gearbeitet hat. Das heißt, ich hatte vormittags viel Zeit, um mir solches Zeug mal anzugucken oder mal länger bis in die Nacht dann reinzuzocken, wenn dann mal die Zeit da gewesen ist. Alles, was auf der PlayStation 2 gekommen ist, auch wenn das immer noch, wenn ich in mein Regal schaue, immer noch sehr, sehr viel Zeug da ist, es war qualitativ nie ganz diese Abwechslung und inhaltliche Qualität hat es nicht das erreicht, was die PlayStation 1 dann geschafft hat. Diese Pionierphase bei den Entwicklern und bei den Spieleherstellern war vorbei. Man hatte einfach nicht mehr so viel gemacht und man hat auch nicht so viele Experimente gewagt. Ne? Und mal schön auf Sicherheit gehen. Die PlayStation 2 hat gegen Ende hin zwar noch eine Handvoll Titel bekommen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben, sowas wie Persona 4 und da hört schon auf. Nein, Dark Cloud oder sowas gefällt mir auch noch sehr gut. Aber alle coolen Serien, die ich von der PlayStation kannte, sind zum Beispiel qualitativ für mich schlechter geworden auf der PS2 und selbst sowas wie, was weiß ich, Strategierollenspiele sind da auch eher dutzendweise dir dann gegengeklatscht worden. Ne, dann hast du dann auch deine Eternal Poisons und Stellar Deus und Axel Edge, schlechtere Versionen. Ja, gut, du hast die ganzen Nipponichi-Sachen dann, ne? Die habe ich da auch noch da und ich kann, Disgaea mag ich eigentlich nicht wirklich. Ne, hab die aber trotzdem hier alle. Prinny nicht? Prinny du schon. Du hast keine Seele. Disgaea Infinite habe ich, das Grafik-Adventure auf der PSP. Das ist wieder lustig, aber ich stelle mich jetzt nicht hin und grinde 800 Stunden in Disgaea 1, damit ich meine Charaktere alle auf Level 9999 bekomme. Das Herz hat mir gefühlt. Von der PS2-Ära noch extrem quantifiziert zur PS3 dann rein. Bei der Xbox kann man ja auch nicht wirklich von Japaner-RPGs dann sprechen. Ich spiele viel lieber auf dem DS und auf der PSP oder Vita, weil wenn da neue Sachen rauskommen, das wirken fast schon wie so verlorene PlayStation-Rollenspiele durch die Technik. Also ich würde auch sagen, dass die PSP, glaube ich, eine der qualitativ hochwertigsten, ausgestattetsten Konsolen ist mit Rollenspielen, gerade was Japan angeht, das ist krass. Da kommen jetzt noch Sachen raus, während die Vita irgendwie im Regal vor sich hin dümpelt, kommen da irgendwie wöchentlich voll die Kracher raus. Das ist echt heftig. Also solche Titel wie die ganzen Ys-Spiele, Ys 1 und 2 Chronicles, Ys 7 und alles für Ghana, habe ich auf der PSP gespielt. Legend of Heroes Trails in the Sky, großartiges Spiel, habe ich auch auf der PSP erst nachgeholt. Die ganzen PSP-Remakes von Final Fantasy Tactics, Valkyrie Profile, Persona, Tactics Ogre, gemischt mit sowas wie Half-Minute Hero oder Final Fantasy Crisis Core, neue Star Oceans. Echt tolles Angebot und ich glaube, da habe ich mich lieber, wenn ich Rollenspiele spiele, dann lieber dorthin verlagert, als jetzt auf den großen Konsolen das nochmal zu haben. Den Spaß, den ich mit Final Fantasy 13 hatte, kann man zusammendampfen auf einige Elemente. Aber das wird nie das Erlebnis sein, das Final Fantasy 7, 8 oder 9 gewesen auf der PlayStation. Ist eigentlich ein großes Rollenspiel angekündigt? Ni no Kuni? Vielleicht? Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich würde ja drauf tippen, dass es eher so mittelmäßige Noten kriegt hier. Noten wird sowieso auf jeden Fall mittelmäßig kriegen. Es ist ein Japaner-Rollenspiel im Comic-Stil. Ne? Nicht nur das, sondern auch mit dem Kampfsystem von Dragon Quest, mehr oder weniger. Okay, ja, ich muss tatsächlich auch mal gucken, ob es mich auch so anmacht, wenn es dann erstmal da ist. Ich fand zum Beispiel sowas wie 3D Dot Game Heroes spannender. Ne? Ich fand das total geil, aber du hast es doch so zerpflückt, oder nicht? Ja, also ich fand spannender von der Idee her, dass du dann einfach so eine Art Parodie auf Legend of Zelda 1 dann hast mit 3D, aber Blockgrafik, die du von oben siehst. Mit derselben schlechten Steuerung. Mit derselben gleich, und das waren die Sachen eben, da war mir ein bisschen zu sehr Heldenverehrung. Ne? Das, da Action-Adventure-mäßig bin ich da schon ein bisschen aufwendigere Sachen gewohnt gewesen als doch diesen ultrasimplen Zelda 1-Stil. Der Gag hat sich für mich nicht so lange getragen, aber dass sich jemand traut, sowas zu machen, das finde ich eben dann toll. Und dann belohne ich lieber solche Leute, dass ich deren Spiele kaufe, als, was weiß ich, Arthur Nellico 3 oder keine Ahnung, wie die da alle heißen. Ich bin schon vor langer Zeit ausgestiegen. Ich kann euch nicht mehr folgen. Ich merke das schon. Du kennst aber 3Dot Game Hero, oder nicht? Ja, hatten wir mal einen Beitrag bei Game One, daher kenne ich es. Daher kennst du es aber noch, aber ey, das braucht dir auch niemand, die ankreiden. Keiner muss sagen, Ede, du hast ja einfach nicht aufgepasst, da gibt es so viele tolle Spiele. Es gibt eben nicht mehr so viele tolle Japano-Rollenspiele. Ja. Ja, und außerdem musst du dir auch wieder anhören können, dass du ein alter grummeliger Sack außerdem geworden bist. Außerdem interessiert mich eh nur Dark Souls oder Demon's Souls. Da fällt mir ein, ich habe mein Demon's Souls verliehen und ich weiß nicht an wen, ich wollte es gestern nochmal reinlegen, einfach so. Wolf spielt das, glaube ich, gerade, ne? Ne, Dark Souls spielt er. Achso, echt? Demon's Souls hat er vorher schon gespielt, ja. Ich würde fast eher sagen, das ist eher die neue Form des Japaner-Rollenspiels, ja, sowas wie Dark Souls. Aber das Problem ist ja, ist aber auch nicht für jedermann. Also ich finde es doch ganz schön hart. Ja, aber es ist einfach so geil. Es ist doch einfach. Aber es hat auch sehr viele Fehler. Nein. Das ist perfekt. Du hast sehr viele Fehler. Du hast sehr viele Mutter. Fehler. Was hat es denn für Fehler? Ich finde, es ist viel Trial and Error dabei und auch sehr, sehr viel Frustration. Ich weiß noch, wie du am Anfang dich darüber aufgeregt hast. Und du musst mal überlegen, dass nicht alle Leute diese Schmerzgrenze haben oder sich dann so lange... Das Problem ist einfach, dass man falsch rangeht. Man muss sich blitzdingsen. Man muss alles, was man über Videospiele gelernt hat, im Prinzip vergessen. Und sich überlegen, ich bin jetzt dieser Typ und ich bin in dieser Welt und wie würde ich vorgehen? Und wenn du alleine mit einem Dolch ausgerüstet in einer Burg bist, wo lauter Untote sind, dann rennst du halt auch nicht einfach jede Treppe hoch, sondern dann gehst du halt Stufe für Stufe und guckst, ob da was ist. Und dann, wenn du so vorangehst, dann stirbt man auch nicht so viel oder so. Also Dark Souls ist auch schon sehr, sehr viel mainstreamiger, finde ich, als Demon's Souls. Ja, das stimmt. Demon's das Souls ist echt dann, oh, ich bin durch diese komische Nebelwand durchgegangen, da tritt mir ein Typ mal gleich so kräftig in den Arsch. Ja. Das ist nicht schön. Also weißt, wenn du, stell dir vor, du hast irgendwie da 10 Stunden deine Seelen gesammelt und dann sind sie mal alle locker weg. Ja, aber du lernst aus deinen Fehlern. Es ist ein eigener Podcast, wenn wir driften. Ja, nee, aber man merkt dann, solche Spiele wie Dark Souls, was per se tatsächlich eben ein Japaner-RPG wäre, wäre es in der PlayStation 1-Ära rausgekommen, wäre es eins von vielen coolen mit einem anderen Ansatz. Hier ist es der einzige König, ja, der nur noch übrig ist, an dem du dich festbeißen kannst, in einem See aus vielen qualitativ hochwertigen Westrollenspielen. Das ist es. Und die wurden dafür belohnt, halt auch dafür, dass sie dieses Risiko eingegangen sind. Und ich glaube auch, dass der Weg könnte echt in die Richtung gehen. Das andere Spiele auch so sind, dass sie einfach mal wieder sackschwer sind. Vor allem auch für so eine richtige Klitsche, die From Software eigentlich gewesen ist, weil hab alle Spiele erfahren. So von Kingsfield und auch deren PS2-Output fand ich schrecklich zum Beispiel. Aber guck mal, wir sind mit Kingsfield angefangen und enden jetzt auch wieder bei From Software. Fantastisch, der Kreis schließt sich. Das ist groß, als ob man es geplant hätte. Wahnsinn. Ist der Darth Vader der Podcast. Wer uns kennt, der weiß, dass das nicht sein kann. Nee, aber du wirst ja uns dann dementsprechend beifinden, du hast ja auch schon gesagt, PlayStation 1 ändert man sich gern dran zurück, aber das ist auch so eine Ära, die einfach, glaube ich, auch nicht mehr eingefangen werden kann. Nee, aber man kann sie sich per Emulatoren oder, sind die illegal eigentlich? Wenn man die Originale besitzt. Man kann den Emulator auf den PC reintun, die PC-Disk in das Laufwerk, das genau. Ist alles kein Problem. Oder wenn man sich eben, wie du schon auch ein paar Mal erwähnt hast, über das PlayStation Network die Klassiker holen. Mhm. Und ich kann nur sagen, als jemand, der erst vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so wieder Symphony of the Night auf der Xbox durchgezockt, also 360 als Download-Arcade-Titel nochmal durchgezockt hat, diese die richtig guten Spiele, egal ob die 10, 15, teilweise 20 Jahre alt sind, die sind teilweise immer noch gut und die machen richtig Spaß und man sollte sich nicht von Grafik blenden lassen, wie Final Fantasy 13 zeigt. Gute Grafik ist nichts wert, wenn das Spiel dahinter flach ist und leer ist. Vor allem gutes Level-Design. Weil dann guckt euch lieber einen geilen Film an, wenn ihr irgendwie Bock habt auf super crazy Sachen, aber wenn ihr wirklich Spiele haben wollt, die euch in ihren Bann ziehen, dann kann ich nur sagen, wagt den Blick über den Tellerrand. Es gibt noch mehr als Assassin's Creed, Call of Duty und Final Fantasy. Da, nämlich eine ganze Generation an tollen, liebevollen, innovativen Spielen, die entdeckt werden möchten. Ich wünschte, ich könnte viele von den Spielen noch zum ersten Mal zocken. Nochmal Blicksdingsen. Ja? Tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, ich habe noch nie Super Metroid gespielt oder Alter. So, ey, wie geil wäre das? Jedes Wochenende könntest du dann sagen, okay, du hast dann dein Super Metroid, dein Chrono Trigger und alles so und jede Woche davor. Alzheimer einschieben. Und du packst dir nur eine Karte dahin, spiel's. Genau, ja. so wie bei Memento. Memento, ja. Tätowierst du die Spiele auf die Brust, die du zocken musst. Also wie du es gerade erzählt hast, stelle ich mir gerade vor, wie du am Hauptbahnhof stehst irgendwie so und hast so statt dem Wachturm hast du so eine PlayStation 1 Magazin in der Hand und verkaufst das an die Leute. Oder so, also Nintendo-Module im Super Nintendo-Module im Mantel. So wie Jerry aus, genau, hier Parker, aus Parker Lewis. Ja. Aber gut, ey, ist natürlich mal wieder viel umfangreicher geworden als angedacht, aber ich werde noch sehr viel Spaß mit diesem Cast haben, vor allem die ganze Musik mir rauszusuchen und anzuschneiden, weil ich da ein sehr umfangreiches Archiv habe und meiner Meinung nach auch die meiste Musik dann dabei ist. Ich bedanke mich bei Marc, ich bedanke mich bei Kollegen Etienne für eure Zeit und für eure Geduld. Danke, dass du dein gesamtes Spielregal leergeräumt hast im Laufe dieses Podcasts. Viel Spaß beim Einsortieren. Ich kann's dann auch gerne wieder einsortieren, aber es macht ja auch umso mehr Spaß, wenn man das einmal kurz in der Hand hat. Absolut. Und dann wieder sozusagen die Erinnerung gekickstartet wird. Ich glaube, das sollte auch das Ende unserer dann der Rollenspiel- oder Japano-Rollenspiel-Serie sein. Vielleicht, ich weiß nicht mal, ob wir uns PS2-Ding? Vielleicht können wir uns nochmal zu einem PS2-Cast, wir beide zumindest, aufraffen. Aber das wäre für mich fast schon, es wird nicht mehr diese Emotionalität des PlayStation 1-Casts erreichen. Ja, ich glaube auch. Vielleicht in einem Jährchen oder so, Marc. Wir müssen mal gucken, wie wir uns danach fühlen. Es wird aber auf keinen Fall einen PS3-Cast geben oder einen Xbox-Cast. Ein Xbox 360-Cast zu guten japanischen Rollenspielen. Oh, der 15-Minuten-Plausch. Das ich wollte gerade sagen, es wird der kürzeste aller Zeiten. Moment, lass mich mal gucken. Es gab gute auf der Xbox? Nee. Ich fand Blue Dragon nicht so richtig gut. Ich mochte Lost Odyssey auch nicht super duper gerne. Mistwalker war nicht so dolle. Nee, Mistwalker hat echt Phantasy Star Universe oder Magna Carta 2 sehe ich dort. Großartig. Alles das haben wir aber gleich mit abgefrühstückt jetzt. Das ist ja super. Fertig. Das war der Xbox 360 Podcast. Großartig. Nein, danke an euch beide mal und vielleicht kommen wir zu einem anderen Thema nochmal in der Runde zusammen, aber wir haben ja auch noch einiges, was wir besprechen können und je nachdem, wie lange der Plauschangriff noch weitergehen wird, wenn wir noch ein Thema finden, werden wir uns dann noch dann zusammensetzen. Alles klar. Bei Call of Duty Black Ops 2. Wiedersehen. Tschüss. Okay, ciao, ciao. Ich lösche den und dann machen wir Call of Duty 2 Cast hinterher.

magical thoughts. All things are real unless you dream they're not. In your dreams, love is the plot, carried on wings of hope. Each of our souls intertwine when we do. Instantly we see it, the time to grow and be it, when everything is pinned on. Over. Yeah. sieht.